Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room bereits in seiner 25. Folge. Wir haben heute Samstag, den 23. Februar 2019. Ich bin Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcast-Studio in Pinneberg in Schleswig-Holstein. Und ich sage auch Hallo an der anderen Ende der Leitung in Rostock zu meinem Kollegen Dennis Kranz. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Schöne Grüße nach Pinneberg. Und schöne Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern, genau. Und es ist schön warm gerade. Also es scheint die Sonne, es ist schönes Wetter. Hätte ich nicht gedacht, also heute am Samstag, wo wir aufnehmen. Und und gestern haben wir ja ein bisschen was gesehen, ne? Ja, gestern war der große deutsche Vorentscheid, unser Lied für Israel. Ulfi, genau. War der Hashtag in Ulfi, genau. Ja, bei Twitter. Und wir haben natürlich ganz kräftig auch getwittert. Wir haben heute den Schwerpunkt auch zum deutschen Vorentscheid, genau. Weil wir haben schon etwas vorausgesehen, dass das sehr diskussionsbedürftig sein wird. Ja. Oh und ja. Da werden wir alles mal rausräumen, was so in Richtung, wie sind die Vorentscheide in anderen Ländern und so weiter. Da beschäftigen wir uns dann in der nächsten Ausgabe dann wieder etwas mehr, sodass wir richtig Zeit haben, dann auch über den deutschen Vorentscheid heute zu sprechen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch, ja, wie man immer so schön sagt, auch ein bisschen Hausmeisterei machen. Und wollen wir es denn kehren oder was? Willst du aufräumen? Oder? Ja, genau. So ich hole dann jetzt mal den Putzlappen raus und wisch dann die Bühne erstmal sauber, ne? Ja, das genau, ist gut. Genau, nach jedem Auftritt wird dann schön mit Glasklar irgendwie einmal kurz sauber gemacht. Und wir haben jetzt seit einigen Folgen, was wir irgendwie ganz toll finden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, aber ist langsam, kommt auch eine Reaktion von euch, was irgendwie ja, auch sehr viele Reaktionen. Was ja irgendwie ganz toll ist. Und und wir haben letztes Mal so ein bisschen den ganz kleinen Fehler gemacht und auch einige Leute da gelobt, dass sie da so großartig was schreiben. Und wir haben zum Beispiel auch den Dr. Sanremo da auch ganz groß gelobt. Und dann haben wir ihn nachher sogar vergessen vorzulesen. Wir wollten das dann nämlich nachher beim französischen Vorentscheid bei Destination Eurovision da nochmal dazu kommen. Und das wollte ich jetzt gerne nochmal nachholen. Ich habe es natürlich ein bisschen gekürzt und habe jetzt nicht den ganzen Text sozusagen. Aber zu Destination Eurovision schreibt Dr. Sanremo: Eine Frage, bei der sich ganz Frankreich an die eigene Nase fassen muss, ist, warum sind nach meiner Meinung nach die drei besten Songs in den Halbfinals rausgeflogen. Lautmar mit Je parle tant konnte gut zum Chillen den ganzen Sommer im Radio auf- und abgespielt werden. Dieser Song bleibt einem im Kopf und nicht im Finale, da stimmt doch irgendwas nicht. Ein weiterer Ohrwurm wie von Gabriella, On cherche encore, never get enough, kommt ebenfalls nicht weiter. Fragezeichen. Für Gabrielle würde ich extra nach Quebec reisen, um ihre Hand anzuhalten. Aber das Schlimmste ist, dass Florina mit In the Shadow nicht ins Finale gekommen ist und auch nicht gewonnen hat. Statt einen Song zu wählen, der das ganze Ding in Tel Aviv hätte gewinnen können, wie der von Florina, wählt man Bial Hassani. Okay, Bial kommt bei der LGBT-Community gut an, aber dieser Song, obwohl er von Madame und Monsieur geschrieben ist, hat null Besonderes. Emmanuel Moir, auch gay-konform, schreibt er, hätte er in Tel Aviv punkten können, wenn er das Finale gewonnen hätte. Also er war jetzt letztendlich dann auch nicht so ganz zufrieden mit Bilal. Wir hatten das ja in der letzten Sendung dann eben halt auch schon eingehend besprochen. Aber weil wir so drauf hingewiesen haben, oh, und er hat da auch was dazu geschrieben, und dann haben wir ihn nachher ganz vergessen. Genau. Ich würde mal sagen, wir lesen nachher nochmal von Dr. Sanremo auch nochmal seinen Kommentar zum deutschen Vorentscheid. Der hat nämlich schon heute Nacht einen halben Roman wieder hinterlassen und hat das bei der Folge 24 hinterlassen, weil wir die ja natürlich gestern Abend hatten wir den Post natürlich noch nicht zu der Folge. Aber das kann man dann eben halt auch noch machen. Und unser Freund Tobis hat uns auch nochmal zum deutschen, zum französischen Vorentscheid geschrieben. Mhm. Destination Eurovision. Und er schreibt, hallo allerseits, 800.000 Abonnenten finde ich schon ganz ordentlich. Da hatten andere Teilnehmer in der Vergangenheit, die als YouTuber vorgestellt wurden, wie zum Beispiel Michael Schulte, nicht annähernd so viele oder eine so starke Aktivität wie Bilal. Der Song selbst gefällt mir, haut mich aber auch nicht vom Hocker und leider ist die Stimme nicht sehr stark. Eine bessere Alternative habe ich neben Bial aber auch nicht gesehen. Als Balladenliebhaber hat mir sein Fuego-Cover im Gegensatz zu euch sehr gut gefallen und ich fand diese Version auch besser als das Original, was mich eher kalt gelassen hat. Okay, sehr interessante Meinung. Ja, man sieht halt immer, das ist dann doch irgendwie auch sehr, sehr konträr manchmal. Wir beide reden uns da so und sagen, das geht ja gar nicht. Und das gefällt ganz anderen Leuten, gefällt es dann einfach. Also das finde ich auch irgendwie ganz schön. Also die Reaktion auf unsere Folgen, das ist einfach phänomenal und macht das gerne weiter. Ihr könnt uns auch, wenn ihr jetzt nicht direkt gleich auf der einen Kommentar unter den Post immer dann schreiben wollt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an podcast@escgreenroom.de. Das kommt bei uns beiden an und einer von uns beiden wird das dann auch beantworten. Und also wenn es mal um irgendwelche Fragen oder so geht und ihr wollt das nicht so ganz so öffentlich machen, dann könnt ihr das natürlich auch gerne selber tun. Ja, genau. Fällt uns noch irgendwas ein? Ist dir noch irgendwas im Internet irgendwie aufgeflogen, wo du merkst, da hat er... Nee? Nö. Nee, wir haben ja jetzt ganz viel zu diskutieren. Ja, genau. Und wir haben uns überlegt, wir fangen mit der Rezension der einzelnen Lieder mal so an, ne? Mit den ersten Startreihenfolgen, wie wir es mit der Show irgendwie, glaube ich, anfangen. Okay, können wir auch gerne anfangen, gerne. Also wir hatten ja gestern am Freitag, den 22. Februar, gab es ja den deutschen Vorentscheid Unser Lied für Israel. Und wir haben alle ganz gespannt um 20.15 Uhr eingeschaltet. Und was haben wir vorgefunden, Dennis? Eine etwas größere Studio, würde ich sagen, mit einer etwas größeren Bühne als letztes Jahr und mehr Zuschauern in der Halle, würde ich schon sagen, im Studio natürlich. Ich glaube, es waren so 1.000, oder? Ich glaube, es waren 1.000 Plätze, ja. 1.000 Plätze. Hat man auch gemerkt, dass die Stimmung doch ein bisschen anders war, als das beim letzten Mal, wie es beim letzten Mal war. Das war ja das The Voice Studio eigentlich, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Also, wo The Voice eigentlich stattfindet, die Castingshow von ProSieben und Sat.1. Und das war schon von der Bühne her nicht so schlecht, oder? Wie fandest du das so vom Aufbau? Ja, es war, also diesmal war ja die das Publikum sozusagen im Halbkreis oder im Halbeck irgendwie um die Bühne herum postiert. Wie gesagt, das war dann auch eine, ich glaube, eine bessere Stimmung, weil auch mehr Leute drin waren. Es war, glaube ich, auch sehr viel gemischter, weil durch den Freitag konnten natürlich auch viele dorthin fahren. Wenn es am Donnerstag gewesen wäre, muss man dann schon Donnerstag und Freitag Urlaub nehmen, weil man am nächsten Tag auch wieder zurück muss, je nachdem, wo man da auch wohnt. Und da war das, glaube ich, dann auch noch mal ein bisschen gemischter. Also es war jetzt nicht das typische ESC-Publikum, war natürlich auch, selbst die Hardcore-Leute, die dann sich, auch wie man es beim ESC kennt, verkleiden. So ein bisschen auch Melodiefestivalen-mäßig mit Glitzerhütchen. Also ich glaube, Federboa nicht, aber so fast. Und das war natürlich, ja, also ich fand die Bühne, das Bühnendesign war wesentlich professioneller als im letzten Jahr, muss ich auch sagen. Ja, also sehr ESC-iger irgendwie auch, ne? Und auch wieder mit LEDs dann auch, also mit einer im Hintergrund, ja, die Leihwand, die Wand, genau. Hat man auch sehr, sehr intensiv genutzt bei vielen Interpretationen der Songs. Also deswegen, das war nicht schlecht gemacht. Moderation. Wir hatten ja Linda Servakis und Barbara Schöneberger, die das moderiert haben mit einem Witz, der manchmal etwas zu gewollt war, fand ich. Weil Barbara hat ja am Anfang Let Me Walk Alone gesungen in einer etwas satirischen Interpretation auf Deutsch. Und dann ist dann unser lieber Michael dann dazugekommen und dann haben sie es im Duett gesungen, ne? Das war eigentlich ganz nett. Hatte so ein bisschen Melfest oder Melodiefestival-Flair, also der Vorentscheid aus Schweden. Die machen immer so, die machen auch so etwas immer am Anfang ihres Vorentscheids oder ihrer Sendungen. Die machen ja 7 Stück. Und so ein bisschen Melfest-like war das schon, fand ich. Von der Art und Weise her. Ja, man hat so nochmal die tolle Platzierung von Michael Schulte nochmal ein bisschen zelebriert. Mhm. Und so ein bisschen wie Karaoke hat man dieses da noch hinten auf den LED-Wänden nochmal eingeblendet. Die Leute sind auch aufgestanden und haben das Ganze im Grunde auch dann nochmal gefeiert und nochmal ihren Vertreter aus dem letzten Jahr, Michael Schulte, da nochmal gefeiert. Das war so sehr stimmungsvoll. Also auch zu Beginn war ja auch so ein Einspieler, der dann nochmal so einspielte, Germany 12 Points und so weiter. Also da gab es ja im letzten Jahr dann wieder erwartend nach dieser langen Durststrecke auch mal wieder 12 Punkte, auch vielzahliger. Und es war ja so teilweise, dass man manchmal dachte, Mensch, also Deutschland könnte vielleicht das Ding sogar auch gewinnen. Genau. Und ja, und dieses Ganze hat man so ein bisschen auch in diese Sendung irgendwie halt mit reingetragen. Gut, dieser deutsche Text, den Barbara Schöneberger vorweg irgendwie halt gesungen hat, war auch ein bisschen eher so reimlich oder ich fress dich, ne? Also das war jetzt nicht besonders genial irgendwie. Nee, also das hätte stimmt, man das vielleicht nicht, noch ein bisschen witziger irgendwie gestalten können. Hätte man richtig einen Schreiber? Ja, Herrn Schreiber hätte man da ansetzen müssen. Nein, man hätte einen richtigen Texter, so jetzt sage ich nicht Schreiber, einen Texter dort hinsetzen müssen, der das richtig, wie man, wenn es Melodiefestival ja auch ist, wo dann extra dafür Texte auch noch umgesetzt werden und teilweise dann sogar als Single veröffentlicht werden, um halt diesen Hype nochmal ein bisschen anzuheizen. Da hätte man sich ein bisschen mehr komedisch oder also witzig irgendwie noch besser sich verarbeiten können, aber vom Prinzip her ist das schon mal ein richtiger Ansatz gewesen so, dass man da kann man bestimmt auch noch aufbauen. Ja, ja, also das war, das war okay und naja, und dann wurde ja irgendwie Linda Zervakis so eingeführt, wo man dann auch im Laufe des Abends auch sehen konnte, Barbara Schöneberger ist natürlich der Chef im Ring. Und Linda der Chef Zervakis, im Ring, ja, mit ihrem Kleid. Nicht? Und Linda Zervakis, ja, zum Kleid können wir ja gleich nochmal kommen. Und Linda Zervakis hat da sozusagen immer so ein bisschen das Helferlein. Wobei es war dann auch, Linda Zervakis hat diese Rolle auch angenommen. Und es war auch bei weitem nicht so schlimm wie im letzten Jahr, wo sie das mit Elton mit zusammen Elton, gemacht. Das haben sie ja ganz kurz auch nochmal thematisiert. Ne? Und so ein kleines Elton-Bashing dann noch so in so einem Nebensatz gemacht. So, naja, letztes Jahr hast du es ja noch mit Elton gemacht so und dann so fast unter dem Motto, ach ja, das war schlimm und so. Also sie haben so textlich im Drehbuch auch nochmal so auf die schlechten Kritiken des letzten Jahres sind sie da nochmal mit eingegangen. Und was sagen wir zum Kleid von Barbara Schöneberger? Was ist das? Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, das war ja so ein blaues, man könnte fast sagen Cocktailkleid irgendwie, also was schulterfrei irgendwie war. Und dann so ein komischen Würfel, der aus einem 3D-Drucker sein könnte, den sie auch irgendwie auf der Schulter hatte. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß nicht, was soll das gewesen sein? Wo sie dann auch sagte, nicht anfassen. Das lebt, ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was soll das gewesen sein? Also ich fand's auch nicht gut, weil es einfach auch seltsam geschnitten war. Also ich will jetzt überhaupt nicht anfangen, so, oh, sie sah aus wie eine Wurst oder so. Das finde ich überhaupt nicht. Aber ich fand's nicht, ich fand's jetzt nicht besonders attraktiv geschnitten. Also das war so, ich glaube aber, das sehe ich halt jedes Mal, wenn sie solche Sendungen moderiert. Sie zieht gerne so Sachen an, damit wir nachher was zu twittern haben. Also ja, ich glaube, sie trägt nie irgendwie schlichte Sachen, weil dann ist sie ja nicht im Gespräch. Und so wie wir jetzt auch, regen wir uns da jetzt irgendwie über diesen Müllsack auf, in dem sie da irgendwie ob der dann in der Biotonne landet, mal gucken. Also das ist wichtig. Genau. Und ich fand es jetzt nicht besonders toll. Also sie hat ja schon oft, auch wenn es eher so normale Termine sind oder so, hat sie ja auch immer einen ziemlich guten Geschmack, was so Klamotten angeht. Und ja, und beim ESC macht sie dann immer gerne so Sachen, also ich glaube, das ist so ein bisschen so, so eine Antwort darauf, weil beim ESC eben halt auch die Leute manchmal mitunter schlechte Klamotten tragen. Es gibt ja sogar einen Award, den Barbara Dex Award für das schlechteste Outfit beim ESC, wird dann immer am Ende des Contests dann irgendwie halt, wird darüber abgestimmt. Und ja, und in diesem Geiste, würde ich jetzt mal sagen, zieht sie dann eben halt auch immer solche Kleider irgendwie halt an, würde ich sagen. Bewusst. Vielleicht kriegt sie auch immer mal den Barbara Dex Award, wer weiß. Ja, sie fiebert da wahrscheinlich drauf hin. Das könnte, ja, genau, sie möchte ihn unbedingt haben. Ja. Genau, das könnte es natürlich irgendwie sein. Was sagen wir zu Linda Zerwakis Kleid? Oder, ja, es war ja mir so das ein Hosenanzug. Das war ja eher Hosenanzug, ein Hosenanzug. Ne? Genau. Das sah gut aus. Mhm. Ich fand, das sah gut aus. Sie hat ja auch so ein bisschen die Tagesschau-Sprecherin trotzdem raushängen lassen, so fand ich, ne? Weil sie ja auch diese Erklärvideos gemacht hat, was so ein bisschen spielerisch eingebaut worden ist, weil Barbara erzählt ja dann, wir schalten mal kurz zu Linda und dann ging das Video los, wo dann erklärt worden ist, wie überhaupt abgestimmt wird, welche Juries es gibt und dass diese Videos kennt man aus der Tagesschau oder auch von Alina Stegler. Die macht auch solche. Mit diesem kurz erklärt. Auch solche. Ne? Genau, Erklärvideos. Die macht sie auch sehr, sehr intensiv. Das fand ich schon okay, wie das gemacht worden ist. Weil ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie anders erklären lassen hätte von Barbara oder beide zusammen irgendwie auf der Bühne, wäre das, glaube ich, nicht so gut rübergekommen. Ja. Ja, nochmal zum Kleid. Also, nur hat Linda Zerwakis natürlich auch eine ganz andere Figur. Also, die kann solche Sachen natürlich gut tragen. Und Barbara Schöneberger meinte dann noch irgendwie, das ist ja schon nicht mehr Tagesschau, das ist ja Nachtjournal oder Nachtmagazin, ja, also was auch immer man damit meint irgendwie. Die beiden haben sich am Ende auch verabschiedet, wir sehen uns auf der Reeperbahn, wo ich so in einem kurzen Moment so, wie meint ihr das jetzt? Aber natürlich meinen sie die Pre-Show irgendwie vor dem ESC. Und ja, also das war so mit Spitze abgesetzt und also wie gesagt, da Linda Zerwakis ja auch eine sehr schlanke Figur hat, kann sie natürlich irgendwie solche Sachen irgendwie super tragen. Und das war jetzt nicht unbedingt farblich zu den beiden abgestimmt, aber das sind ja natürlich auch beide ganz andere Personen. Aber ja, ich habe jetzt so beim Gesamteindruck, muss ich sagen, haben die beiden schon ganz gut harmoniert. Also wie du schon sagst, die Linda hat dann solche Erklärvideos, so wie kurz erklärt, wie es Alina Stiegler ja des Öfteren mal macht, wenn es um EU oder irgendwas geht oder Abtreibung oder und dann wird das halt in so einem 5-Minuten-Video irgendwie erklärt und ja, gar kürzer. Eher sind so drei, die sind so 3 Minuten lang oder so, die sind, also mehr, länger sind die meistens nicht. Ja. Und das ist aber meistens richtig gut gemacht und daran hat man sich so ein bisschen angelegt. Es ist so ein bisschen YouTube-like, so, dass man so ein bisschen versucht, Sachen in Kurzform mit irgendwelchen Symbolen oder auch Grafiken zu erklären. Das hat man ganz gut gelöst, fand ich. Ja, und da hat man dann diese Geschichte mit den Jurys und so weiter dann irgendwie nochmal erklärt. 48 Sekunden ging das Ding. 48 Sekunden ging der Beitrag immer. Ja. Ist eine schöne Lösung gewesen. Das fand ich besser als irgendwie das anders zu machen, anders zu erklären. Ja. Bei diesem Auftritt von Barbara Schöneberger und Michael Schulte war das dann so, dass dann Michael Schulte dann verabschiedet wurde und er hat sich dann mit Peter Urban zusammen in die Kommentatorenkabine gesetzt. Ja. Und die beiden haben dann jeweils, also Peter Urban hat dann die Songs immer angesagt und hat auch ein bisschen was reingegeben, was man jetzt zu erwarten hat. Und hat dann zusammen am Ende des Songs dann immer ganz kurz einen kleinen Kommentar zu dem entsprechenden Song irgendwie abgegeben. Wie fandst du die Lösung dieses Mal mit Peter Urban und Michael Schulte in der Kabine? Ich fand das letztes Jahr ja schon ein bisschen überflüssig. Und dieses Jahr fand ich es auch, also es ist ein bisschen angenehmer, weil es nicht nur Peter allein dort kommentiert, sondern auch Michael dabei war. Aber vom Prinzip her braucht man das nicht. Also ich brauche mir nicht erklären lassen, was da jetzt kommt. Das könnten auch die Moderatoren tun. So, das ist so ein bisschen, man versucht den ESC in diesen Vorentscheid zu holen mit dem Kommentar. Aber der Kommentar, den finde ich eigentlich ziemlich überflüssig. Ehrlich gesagt, bei der Musikshow, die auf Deutsch ist, da brauche ich das nicht. Beim ESC verstehe ich das, weil alles auf Englisch ist, aber so, und weil man die ganzen Songs natürlich auch nicht kennt, weil es nicht erklärt wird, aber so brauche ich das nicht. Also ich brauche nicht in dem Vorentscheid einen Kommentar. Ja, ich bin mir da nicht so ganz schlüssig. Also ich glaube, man hat ja so ein bisschen, also die Meinung geht ja bei Peter Urban auch ziemlich auseinander. Es gibt ja die einen, die mögen ihn, die anderen mögen ihn nicht. Und ich glaube, man wollte wahrscheinlich auch an dem Abend, das sieht man ja so an ganz verschiedenen Elementen, auch ein bisschen so eine Art Tradition irgendwie halt da so fixieren. Und da ist natürlich ESC und Kommentator irgendwie, ist natürlich dann auch immer so eine feste Größe. Und ja, womöglich hat man das dann so mit Michael Schulte versucht, dann auch ein bisschen zu verjüngen irgendwie. Man will jetzt auf diesen Punkt Peter Urban irgendwie jetzt auch nicht verzichten. Jetzt neulich vor kurzem habe ich auch gelesen, jetzt haben sie es auch offiziell verkündet, dass Peter Urban auch wieder in Tel Aviv dann auch den Kommentar machen wird beim Eurovision Song Contest. Also er bleibt uns auch 2019 auch erhalten. Ja, es ist natürlich so ein bisschen, das können wir auch nachher nochmal an anderer Stelle irgendwie halt sprechen. Also inhaltlich ist es ein bisschen störend bei Peter Urban manchmal, dann nochmal immer so einen Satz reinzugeben, so fast so unter dem, so zwischen den Zeilen, so und den Song müsst ihr jetzt gut finden, weil das und das irgendwie halt ist. Genau. Nicht unbedingt irgendwie, jetzt kommt Ellie Ryan aus Oberursel beziehungsweise Hollywood oder L.A. So mit dem und dem Titel und dann Punkt. Also weil dieses, ob ich den Song gut finde oder nicht, das entscheide ich ja, wenn ich es dann irgendwie gehört habe. Und es war auch eine ganz starke Diskrepanz. Also er hat wirklich alles vorgelesen. Und ja. Michael Schulte hat dann wirklich so, was er gerade so empfindet, da so frei raus irgendwie. Vielleicht hat er sich da auch Notizen gemacht, aber er hat es, glaube ich, sehr viel freier und eben halt auch so mit dem Hintergrund, er hat selber auf der ESC-Bühne gestanden und kann das irgendwie dann auch beurteilen. Bei wem war denn das irgendwie? Ich glaube, bei Linus Bruhn, der ja da auch auf der Bühne sehr viel hin und her lief und so weiter. Und der sagte so, ja, und dies Laufen und Singen, das ist schon sehr schwierig. Und das sind natürlich dann solche Sachen, so ähnlich wie jetzt, wenn, wie heißt er von der Heute Show nochmal, mit Olli Kahn zusammen irgendwie dann kommentiert, da ist halt dann irgendwie ein Journalist und Oliver Welke, so heißt genau. Es, ja, Oliver Welke. Oliver Welke, und da kann man mal sehen, wie ich dann irgendwie auch Ahnung vom Fußball habe. und die beiden, also wo es dann immer auch so ist, Journalist und Sportler irgendwie machen zusammen einen Kommentar, und da ist es, also so diese Kombi ist natürlich, das ist schon auch interessant, also vielleicht könnte man sich das auch tatsächlich schon für den nächsten ESC auch ganz gut vorstellen, dass die beiden das vielleicht irgendwie auch wieder da machen. Ich glaube, so ganz verzichten wollte man da drauf nicht, weil man, glaube ich, so ein bisschen so dieses Traditionsding, glaube ich, auch so vorher. Mhm. Also wir haben uns ja vor zwei Folgen da auch gerade über ihn unterhalten. Und genau. Ich sehe auch, dass ich glaube auch, dass da in der Richtung so ein bisschen so ein Generationenwechsel wichtig war. Ja, ob das nun beim deutschen Vorentscheid wirklich notwendig ist, weil ein Kommentator soll ja irgendwie, weil es halt in Englisch ist, das dann für die hiesigen Zuschauer dann irgendwie auf Deutsch übersetzen, damit das auch die Oma in Wanne-Eickel irgendwie noch versteht. Aber das, glaube ich, so ein bisschen dieser Geschichte, wir haben dann irgendwie so einen Haltepunkt, den gibt es schon seit 20 Jahren, und so, das ist dann so ein bisschen geblieben. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich so ein bisschen. Könntest du dir also wenn wir jetzt mal andere Vorentscheide in von den teilnehmenden Ländern ansieht, es gab keine Sendung, wo es einen Kommentator gab. Ja, das stimmt. Ja, also Melodiefestival nicht, bei Destination Eurovision nicht, bei allen anderen Vorentscheiden nicht. Also ich finde, deswegen ist das ist irgendwie sehr überflüssig. Also das kann man auch sein lassen. Also man braucht für eine Musiksendung, die in der eigenen Sprache ist, keinen Kommentator. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Also es geht ja da um Musik, und man kann halt auch, die Einspiele haben ja schon viel erklärt, fand ich. Ja, unbedingt, klar. Deswegen braucht man so einen Kram auch nicht, sehe ich so. Also ja, das ist irgendwie, war überflüssig. Wozu hat man dann diese Einspiele dann produziert? Gut, das ist dann sicherlich eine Innovation, weil man dann sagen kann, okay, das ist dann so ein Alleinstellungsmerkmal, den eben halt nur der deutsche Vorentscheid irgendwie halt hat und die anderen nicht. Kann man auch so sehen. Aber ich denke halt auch, also es ist, glaube ich, also ein bisschen überflüssig. Ich finde es überflüssig. Tut mir leid. Also es war ein bisschen, glaube ich, ein bisschen besser. Er war auch besser dargestellt. Er ist dann da auch sitzen geblieben und so weiter. Dann wurde das Ganze natürlich dann auch nicht so ganz so peinlich. Und ja, also ich glaube, dass man wollte so ein bisschen damit auch so zeigen, ja, das ist jetzt so der ESC in klein und wir wollen das jetzt irgendwie, die Bühne hat es ja schon so ein bisschen gemacht. Und also so, und dann hat man so das vielleicht ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich es jetzt super geil finde oder super schlecht. Ich bin da so fast leidenschaftslos, was das irgendwie angeht, weil er macht einen guten Job. Andererseits denke ich halt so, ja, es gibt da draußen, glaube ich, auch genug Radiomoderatoren, die das, glaube ich, auch gut machen könnten. Ja. Um einfach mal auch eine andere Note irgendwie in der Kommentierung des ESC irgendwie zu machen. Ja, vor allem auch mal andere Stimmen zu hören, weil ich kann manchmal seine Kommentare irgendwie auch nicht mehr witzig finden. Also diesmal war ja auch gar nicht so sehr schnippig drauf, fand ich. Das war ja auch sehr, sehr, das kannst du ja auch nicht machen, wenn du so einen Vorentscheid kommentierst. Ja, genau. Weil das da kannst du nicht so mit so einer etwas schwierigeren Zunge irgendwie was kommentieren, da musst du neutral sein. Das funktioniert ja beim ESC will man ja so ein bisschen auch unterhalten werden und man so ein bisschen Witz so ein bisschen unterhalten werden beim Kommentar. Das kannst du nicht einfach so das einfach nur so neutral kommentieren. So, finde ich auch in Ordnung, aber das geht halt beim Vorentscheid. Ja, aber da sagst du tatsächlich auch was Wahres. Es ist, glaube ich, auch tatsächlich, Peter Urban ist da natürlich dann auch ganz stark in dieses NDR-Umfeld irgendwie eingebunden. Und dann kann er sich natürlich jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, der ist aber scheiße. So, oder der, ja, richtig, der genau. kann ja gar, also er hat ja in Nuancen, hat er ja manchmal irgendwie hier bei Lilly und Mann Clouds, hat er dann manchmal gesagt so, ja, die Stimme krächzt oder so. Und das ist natürlich, wenn du das dann international kommentierst, kannst du ja viel leichter irgendwie neutral dann sagen, naja, das war jetzt aber nicht so gut. Man haut natürlich jetzt nicht die eigenen Leute in die Pfanne. Genau. Und von daher kann es dann vielleicht auch vom als Kommentar auch ein bisschen überflüssig sein, weil ein Peter Urban irgendwo so in diesen Dunstkreis des NDR da auch irgendwie eingebunden ist und der kann nicht sagen, der wird vielleicht bei einigen denken, oh, das finde ich jetzt nicht so toll, aber das wird er nicht sagen können. Und Michael Schulte wird seinen Nachfolgern irgendwie auch nicht irgendwie in die Suppe spucken, ne? Nee, das stimmt. Deswegen ist das so ein bisschen, ja, kann das weg oder kann es bleiben? Also ich glaube eher, es kann auf Dauer weg. Kann eher weg. Ab in die Mülltonne damit. Ja, dann gehen wir doch nochmal auf die Bühne ein. Hat ja wieder, Florian wieder, hat ja wieder etwas gebaut. Genau. Diesmal nicht angelehnt an die Bühne in Tel Aviv, sondern eher so ein bisschen eine Eigenkonstruktion für den Vorentscheid. Ich muss sagen, die Bühne hat mir besser gefallen als die davor. Mhm. Also ja, unbedingt, ja. Weil die ja angelehnt war an Portugal in Lissabon so ein bisschen. Aber die jetzige war viel, viel angenehmer, auch mit der LED-Wand und so. Das war stimmiger, fand ich teilweise. Unbedingt. Was ich halt auch cool fand, gut, ob man den Kommentar dafür braucht, weil als diese Performances waren, da war ja immer noch im Hintergrund dann, das war ja dunkel. Und im Hintergrund liefen dann ja die LED-Sachen schon, ne? Diese, wo Bilder von denen eingeblendet worden sind und so. Und das fand ich eigentlich cool gemacht, weil man so ein bisschen gewartet, bis es dann losging. Aber ob man da so wirklich einen Kommentar dabei braucht, das weiß ich nicht. Das hat auch für mich auch schon so gewirkt, ohne den Kommentar. Mhm. Das fand ich cool gemacht. Also das so ein bisschen aufzubereiten nach den Einspieler zur Vorstellung des Interpreten, dann noch mal so ganz kurz im Hintergrund zu haben, der steht, man sieht auch schon, es steht auf der Bühne, dann ist das so ein bisschen im Hintergrund und dann startet der Song. Das fand ich eigentlich ganz cool, so gelöst. Ja. Also von der Inszenierung kann ich das gut gemacht, diesmal. Ja, sehr stimmungsvoll und dann sozusagen dieses, wieder diesen Herzschlag, was man ja öfter auch in anderen internationalen Vorentscheiden immer mal so hört, so diesen Bum, Bum, Bum, Bum, so, wo man dann so merkt, so jetzt wird nochmal erstmal dunkel, jetzt kurz innegehalten und dann geht der Song irgendwie halt los, damit sich auch der Zuschauer da so ein bisschen drauf einstellen kann. Das war schon irgendwie alles, es war halt schon sehr, sehr gute Bühne, sehr glamourig irgendwie halt Und rechts davon war dann auch der Green Room mit den Künstlern, die also mit den Zuschauern zusammen die Show angeguckt haben. Die hatten dann jeder einen eigenen Sessel, in dem sie da gesessen haben und ja, ihren Konkurrenten zugeschaut haben, beziehungsweise nachher dann auch bei den Punkten mitgefiebert haben. Das war also der ich sag mal der grobe Rahmen, also das hat mir schon sehr gut gefallen. Das war also wirklich ein Quantensprung gegenüber letzten Mal. Also ich sag mal dafür, dass auch letztes Jahr der Florian wieder diese Bühne designt hat, war das irgendwie, also das sollte nicht viel Geld kosten, hatte ich so den Eindruck. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber das war so die Kulisse eines kleinen Stadtsenders irgendwie, der nicht viel Kohle hat und da jetzt mal irgendwie so einen Abend mit Musik irgendwie halt macht. Und das war nicht angemessen für den Anlass. Und das fand ich ein bisschen schade. Und da ist man dann wirklich nach vorne ich glaube, weil auch tatsächlich die Kritiken von draußen auch so waren, dass sie sagen, das müsst ihr irgendwie anders machen. Das macht ja so auch gar keinen Spaß. Und die LEDs sind auch wieder zurückgekehrt, weil man so für den einen oder anderen Auftritt dann doch irgendwie sehr viel stimmungsvoller auch so einen Auftritt machen kann. Und das ist einfach auch ein bisschen zeitgemäßer, ne? Ja, obwohl man auch sagen kann, nicht immer helfen LEDs dem Song. Mhm. Das haben wir beim Junior Eurovision Song Contest gesehen, dass es nicht immer etwas bringt. Ja. Aber wenn man das vernünftig einsetzt, in so einen gewissen Rahmen einsetzt, dann ist das super cool, unterstützt den Song. Aber das kann auch total nach hinten losgehen. Ja, also ein Kritikpunkt an der Bühne, ja, weiß ich gar nicht, ob es vielleicht die Bühne ist oder nachher der Auftritt selber, die waren alle sehr schnell verloren, wenn sie nur alleine auf der Bühne standen und dann vielleicht auch im Grunde genommen so eine, eigentlich sah das dann oft sehr hilflos irgendwie halt aus. Mhm. Das werden wir gleich nochmal bei den Songs dann nochmal im einen oder anderen dann nochmal durchsprechen. Da war es dann wiederum, also zum Beispiel letztes Jahr hatten wir ja auch eine, waren die zu sechs, zu fünf? Ich weiß nicht, diese Bayern da oder diese Möchtegern Bayern. Für Voxclub. Voxclub, genau. Voxclub? Für Voxclub war ja die Bühne. Imorg die So war das? Genau. Imorg die So. Und für die war ja die Bühne eigentlich zu klein. So, und ja, daraufhin hat man das ja dann ein bisschen vergrößert. Nur wenn man dann natürlich so Auftritte hat, wo jemand ganz alleine irgendwie halt da auf der Bühne steht, dann kann das natürlich sehr schnell verloren sein. Also, dass. Ja, wenn das nicht schön inszeniert ist. Ja, wenn das aber ich gut glaube, da kann die Bühne nichts dafür, sondern das ist eben halt dann so ein bisschen so, wo man denkt, ja, da müsst ihr natürlich dann auch ein bisschen was machen. Und da kann natürlich das sein, wenn jemand alleine da auf der Bühne steht und natürlich vielleicht auch nicht so jetzt das Standing von irgendeinem großen Star oder so irgendwie halt hat, dann reichen auch die LEDs dann irgendwie auch nicht mehr, ne? Dann ist das halt irgendwie auch so ein bisschen verloren. Das muss halt eine gute Mischung sein. Man muss das vernünftig einsetzen, die LED-Wand, und das kann den Song sehr gut unterstützen. Mhm. Aber wenn man das nicht richtig choreografisch irgendwie gestaltet, dann kann das auch in die Hose gehen. Also das ist so. Also die LED-Wand ist Fluch und Segen zugleich, oder? Also sie kann das gut, aber sie kann es auch total nicht. Wobei ich glaube, und das macht man ja dieses Jahr in Tel Aviv ja auch wieder, wird es ja auch LEDs geben. Ich glaube, es ist einfach auch zeitgemäßer, und dann müssen sich halt die Delegationen wirklich auch intelligente Dinge einfallen lassen. Manchmal macht es ja auch Sinn, nicht immer die ganze Technik auszufahren, sondern einen Teil davon zu nutzen. Und dann kann das auch sehr, sehr stimmungsvoll sein. Ich glaube nur, dass das eigentlich in Lissabon war das nicht mehr zeitgemäß zu sagen, wir verzichten da einfach komplett drauf. Das hat wahrscheinlich vielleicht ein paar Millionen eingespart. Aber ich glaube, wenn man irgendwie so eine Show wie den Eurovision Song Contest irgendwie heute noch machen will, dann kommt man ohne das irgendwie. Ob man jetzt die Bühne, also den Bühnenboden noch mit LED haben muss, okay, das ist Geschmackssache. Aber ich glaube, irgendwie so eine Rückwand, die irgendwas bespielen kann, ich glaube, das ist heute einfach Usus und einfach zeitgemäß für so eine Show. Ja, auch bei Konzerten, also wenn du dir irgendwelche Live-Konzerte anguckst, ist das heute normal, dass du da bespielbare Flächen hast, die den Song oder das Konzert unterstützen. Also ich könnte mir, wenn wir jetzt mal unsere deutschen Kollegen nehmen, Helene Fischer zum Beispiel, die könnte, glaube ich, auch ohne LED-Wand bei ihren Konzerten gar nicht richtig gut arbeiten, weil sie halt auch da ihre Songs Jungs so ein bisschen auch widerspiegeln will in diese, oft mit den Projektionen und so. Also das ist etwas, was glaube ich ganz normal heute ist, dass man solche bespielbaren Flächen einfach hat. Ja. Das ist für den Zuschauer normal, es unterstützt das Konzert oder auch einen Song und das gehört einfach dazu heute. Ja. Früher war das undenkbar, weil man einfach Elemente genommen, das hat man ja auch in der Ukraine, nicht in der Ukraine, in Lissabon gemerkt, dass das da sehr, sehr viele Delegationen ja auch dann auf einmal Sachen hingestellt haben, so, ja, die man vorher gar nicht sich im Fokus hatte. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz normal heute, LEDs zu haben. Ich glaube, da wird man in einigen Jahren auch gar nicht mehr groß diskutieren. Das gehört einfach dazu. Ja. Wir Deutschen haben ja damit so ein bisschen, die Russen haben ja so ein bisschen damit angefangen. Die hatten ja das waren, glaube ich, die ersten, die so eine große LED-Wände auch hatten oder Bespielungen hatten. Ja, das war auch, glaube ich, alles auch irre teuer. Ich glaube, das war noch teurer als Düsseldorf, glaube ich, irgendwie. Ja, also, war der teuerste Contest. Und dann hat sich dann haben die Osloer dann natürlich, also die Norweger das natürlich nicht gemacht. Die haben eine sehr differenzierte Bühne gehabt, was auch funktioniert hat. Und dann haben wir Deutschen ja angefangen, eine riesen LED-Wand hinzustellen. So. Yeah. Und dieser Trend hat sich ja dann immer weitergeführt. Also wir haben das so ein bisschen, wir Deutschen haben das so ein bisschen auch eingeführt, also nicht eingeführt, aber so ein bisschen tragfähig gemacht für die nächsten Contests. Das hat sich dann immer so weiter fortgesetzt, dass es immer eine LED-Wand dann auch gab, ne? Ja, und in Oslo war es halt noch nicht, weil es auch 2010 war. Also das war dann noch nicht so, in der Diskussion, beziehungsweise auch als Trend nicht da. Ja. Das ist so, so extrem. Das kam ja jetzt in den letzten 8, 9 Jahren, kam das ja auch jetzt an bei den ganzen Veranstaltungen und so, weil die LED-Technik auch noch nicht so weit war, wie sie jetzt ist. Die ist ja jetzt ist auch viel, viel günstiger geworden, so etwas zu produzieren als früher. In der Abfolge, wenn man jetzt tatsächlich sich mal den ESC 2010 bis irgendwie heute, da gibt es auch in der ganzen Produktion, auch in der Art, wie auch so Bildschnitt und so weiter irgendwie abläuft. Ja, oder die ganze, ändert sich alles. Ne, genau. Das war halt irgendwie, das war schon, da gibt es schon Veränderungen und also das ist ganz klar. Sehgewohnheiten ändern sich halt. Ne? Genau. Und du hast halt, du merkst halt auch, wenn du die ganzen Streaming-Sachen anguckst, die sind anders geschnitten als die Sachen, die du im typischen Fernsehen hast. Ja. Also, und die Fernsehsender fangen auch gerade an, sich daran auch zu orientieren, dass sich diese Schnittfolgen, teilweise sind heute Filme oder Serien, wie auch immer, oder auch Sendungen, schneller geschnitten, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ja. Ne? Du hast viel, viel schnellere Schnitte und so. Und das ist halt etwas, was sich halt auch in der ESC-Veranstaltung halt auch widerspiegelt, dass das sich mit den Generationen immer wieder verändern wird. Das wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren sich immer wieder verändern. Ja, unbedingt. Was auch gut so ist. Unbedingt. Was gut so ist. Und das hat man ja auch so ein bisschen beim Vorentscheid auch gemerkt, dass sich das so ein bisschen da auch was verändert. Ja. Ja, ich habe auch so ein Fanfact, also wo ich dann auch so denke, ja, das wäre heute völlig undenkbar. Ich habe in der letzten Woche, ich begrüße ja immer meine Follower bei Twitter jeden Morgen mit Good Morning Eurovision Village und habe diese Woche so ein bisschen das Thema gehabt, so die deutschen Beiträge, so die so ein bisschen hervorragend. Und da habe ich mir dann Genghis Khan ausgesucht, was ja nun auch ein sehr stimmungsvoller, und die standen ja alle so vor Mikrofonständern irgendwie und da war eine Kabellage davon. Und der Tänzer da irgendwie, der musste dann wahrscheinlich auch irgendwie so über diesen Kabeln immer da so tanzen, wo man so denkt, das ist für heute völlig undenkbar. Das würde man noch nicht mal im Jugendzentrum Halstenbek irgendwie halt noch machen. Und da denkt man so, ja, da ist gut, dann liegen ja auch 40 Jahre dazwischen, aber da habe ich auch so gedacht, so, das würde man wahrscheinlich auch schon so aus sicherheitstechnischen Gründen schon gar nicht mehr so machen. Aber da fand ich auch so geil, was sind das alles für Kabel da? Ja, also die Funktechnik ist ja Gott sei Dank so weit, dass man da keine Kabel mehr braucht. Und die Mikrofone sind ja auch so gut, dass sie sich nicht verstecken müssen bei kabelgebundenen Mikrofonen. Ja. So. Also das ist etwas, was heutzutage undenkbar wäre, da eine Riesenkabellage, obwohl trotzdem noch sehr, sehr viele Kabel bei der Veranstaltung verlegt werden. Unbedingt. Kilometer lang. Ja, ne? Also das, so ist es nicht. Aber selbst auf der Bühne wirst du keine Kabel mehr sehen. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß, außer du hast wie bei bei Schweden irgendwie mal so ein Song, wo du unbedingt ein Kabelmikrofon haben willst. So, das gibt's ja, gab's ja auch mal. Aber ansonsten hast du das nicht, ist das nicht mehr im Fokus, so ein Kabelmikrofon da irgendwie hinzustellen. Ja, aber sonst glaube ich, kann man da jetzt irgendwie so, was diesen Rahmen angeht, also das Publikum war ja, also es war ja noch sehr zurückhaltend, es waren ja jetzt gar nicht so viele Leute verkleidet. Man hat dann so bei den Interviews so ein paar Leute irgendwie rausgezogen. Die Dummen und die Schönen, ja. Ja, genau. Die Dummen und die Schönen. Und Barbara Schöneberger hat ja sogar auch einen rausgezogen, den sie auch schon mal vor 2 Jahren in Köln irgendwie halt dann schon zum Interview rausgezogen hatte. So. Ja, also, hat sie, okay. Ne, also sie haben jetzt wahrscheinlich dann so vorher sich überlegt, ach ja, dann gehen wir durchs Publikum und wer dann irgendwie witzig verkleidet ist, den interviewen wir dann mal. Da war dann auch so ein Udo Lindenberg Double, der saß Double. Da auch im, der war mit Sicherheit nicht wegen dem ESC-Vorentscheid da irgendwie, weil der konnte auch nicht so wirklich was dazu sagen und hat dann so ein bisschen so, ja, ist ja schön, dass junge Leute und junge Leute, genau, hat dann so ein bisschen noch in dem Duktus von Udo dann irgendwie noch gesprochen. Und ja, das war halt und der eine jüngere Kerl hat mir ein bisschen leid getan. Den hat sie, als Linda Zavakis zu denen gegangen ist, war es glaube ich Linda Zavakis, die dann um was befragt hat und der wusste auch gar nicht, wer jetzt überhaupt da teilnimmt. Und ach, du meinst, der gesagt hat, ich bin aus Magdeburg, das ist in Sachsen-Anhalt, ne? Oder? Ja, genau. Oder Linda Zavakis, noch, ja, vielen Dank, ne? So, die Griechin weiß das nicht und so. Ne? So. Ja, der, also, ja, das ist natürlich auch immer so, glaube ich, dann so die Aufregung. Es waren, also, du konntest auch sehen, viele im Publikum in der ersten Reihe oder am Gang, die haben dann so richtig geguckt, oh, scheiße, ich will jetzt nicht ins Fernsehen, ich will jetzt nicht ins Fernsehen. Ja, obwohl du dich in eine Fernsehsendung setzt, ne? Also, du musst das schon, ja, du musst also, das schon ich glaub, die Erwartung ja, haben, es war du ja kannst freie, angesprochen werden. Es war ja freie Platzwahl, glaube ich, und da kann sich dann natürlich noch jeder so einigermaßen so hinsetzen, wie er das möchte. Ich weiß nicht, ob die vielleicht noch umgesetzt werden, weil es dann irgendwie von der Farbe nicht passt oder so. Ja, ne? Ja, das wird gemacht, das, ja doch. Ne? Und und dann kann man natürlich, dann weiß man schon, wenn man das vielleicht nicht will und nicht so rampensaumäßig drauf ist, dann setzt man sich natürlich nicht in die erste Reihe. Also das darf man dann natürlich irgendwie auch nicht. Ich glaube, oft sagen sie ja bei so Fernsehaufzeichnungen auch, wenn sie jetzt nicht mit jemanden im Fernsehen zusammen nebeneinander gesehen werden möchten, dann setzen Sie sich bitte noch um. Also falls jetzt jemand mit seiner Geliebten irgendwie dann ins Fernsehen geht und sich ins Publikum setzt, ne, damit es nachher keinen Ärger gibt, so, ne? Genau. Und Beziehungsstress wegen Fernsehsendung. Genau. Und ich meine, es wäre ja auch ein bisschen dumm, aber es ja, natürlich, so, ne? Aber es gibt solche Leute, die sich dann bewusst dann irgendwie in die erste Reihe setzen für und die, sagen, und, ach, guck mal, hallo, und für Oma, die, ich für bin die hier. Sagen wir das dann irgendwie halt auch. ja, also das war noch eigentlich relativ zurückhaltend. Also wenn man da sieht, die Verkleidung auch beim ESC irgendwie, wenn da irgendwelche Briten so in komplettem Anzug im Union Jack irgendwie halt da antreten oder irgendwelche Schweden, die sich als Frauen mit Zöpfen und so Wikingerhut, Wikingerhelm da irgendwie hingehen und so. Also da sind schon, da ist noch sehr viel Luft nach oben irgendwie offen. Also da können die Deutschen noch mal ein bisschen mehr machen, als sich auch nur so wie so Fußballfans irgendwie verkleiden, ne? Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber das ist eine schöne Entwicklung, dass wir da gesehen haben. Von daher bin ich gespannt. Jetzt fehlen nur noch Federboas und dann genau. Das machen wir dann nächstes Jahr. Das machen wir nächstes Jahr. Nein. Ich werde nicht mit einer Federboa zum deutschen Vorentscheid fahren. Vergiss es. Ach, da reden wir noch mal drüber. Nein. Ja, dann glaube ich, dann steigen wir doch mal in, wie heißt es immer so schön, Medias Res und besprechen da mal die schönen Songs. Sollte ja eigentlich erst abends zur Sendung irgendwie auch bekannt gegeben werden. So war das ja irgendwie erst in der Mache. Aber nun hat man es dann in den typischen Musik Portalen dann so um 0 Uhr am 22. Februar dann auch schon veröffentlicht und man konnte also ab 0 Uhr, es hat auch funktioniert, also ich bin dann auch extra nochmal aufgeblieben. Ich wollte eigentlich tatsächlich auch bis zum Abend warten, aber wie das dann so ist, man wird dann doch unruhig und möchte dann doch irgendwie wissen, na, ist der Hype gerechtfertigt, den der NDR da jetzt irgendwie halt so produziert, und hab mir das dann angehört. Ich habe es mir auch angehört. Wie war dann dein erster Eindruck? Von den Studioversionen eigentlich positiv. Von den 5 Stingern, genau. Sehr, sehr positiv. Also extrem positiv. Ich dachte, da ist was dabei, also da sind mehrere Songs dabei, wo ich sagen könnte, ja, Das wäre total spannend und interessant, wenn das nach Tel Aviv fährt. Aber wir wurden ja so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht bei den Live-Performances. Aber ansonsten fand ich die Studioversion sehr, sehr gut. Ja, ging mir auch so. Also, ich meine, wir beide wissen ja auch sehr genau, wenn man so Studioversionen hört, naja, da ist noch sehr viel in der Mache. Kann derjenige singen? Wie sieht das Staging aus? Und so weiter. Aber es war auch, du hattest mir, glaube ich, auch geschrieben, ist kein Totalausfall irgendwie dabei. Nee. Also es war wirklich. Also von der Studioversion nicht, ja, nein. Also man hat sich da in diesen Songwriting-Camps da wirklich auch, glaube ich, Gedanken gemacht. Die haben ja, glaube ich, jeder so 5 Songs oder so, glaube ich, kreiert, dass da 30 Songs irgendwie rauskamen. Und das Panel und die internationale Jury haben dann irgendwie entschieden, welche, oder haben, glaube ich, Tipps gegeben, welche Songs da am besten wirken würden für den einen oder anderen Künstler. Und da waren schon irgendwie wirklich gute Sachen dabei. Also wo ich so dachte, ach ja, da kann man sich, glaube ich, auf den Abend irgendwie halt sehr freuen. Also ich fand es eigentlich jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, so fand ich das auch, glaube ich, ganz gut, dass man also fast 24 Stunden vorher erst den Song irgendwie hören konnte. Das macht man auch zum Beispiel bei Melodiefestivalen in Schweden auch nicht anders. Mitunter macht man Snippets, genau, ein paar Tage vorher. Da hat man dann irgendwie so eine Minute oder eine halbe ist dann irgendwie so ein Snip. Aber ja, stimmt, genau. Und ist eigentlich, glaube ich, auch nur ein oder zwei Tage vorher, bevor das Ganze losgeht. Also sehr viel mehr Vorlauf hat man da auch nicht. Donnerstags kommt das immer. Donnerstags kommt das immer, glaube ich. Ja. Donnerstags kommen die Songs raus, da kannst du eine Minute dir das anhören. Und dann kommen erst nach den Vorrunden kommen dann erst die Songs raus. Aber dann aber auch nur die rausgeflogen sind. Die anderen kannst du noch gar nicht hören oder die in anderer Chancen gelandet sind. Yeah. Ansonsten kannst du die Songs nicht bis zum Finale hören. Was eigentlich eine ganz schöne, eigentlich eine interessante Regelung jetzt, finde ich, aber. Ja, also für mich hat es jetzt dieses Jahr auch so, oder in dieser Saison auch so ein bisschen so einen Wandel gegeben. Ich hatte eigentlich bisher auch immer so, oh, ich will das irgendwie sofort wissen und dann spiele ich das auch rauf und runter und ich halte mich jetzt dieses Mal auch mit der Playlist des ESC, des diesjährigen ESC immer so zurück. Ich habe, glaube ich, jetzt ein oder zweimal die Playlist schon mal durchgehört und sag mir dann, nee, ich mache jetzt irgendwie erstmal wieder eine Pause und höre lieber Podcast oder so, dass sich das nicht so einschleift und dass man dann irgendwie nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen irgendwie halt sieht. Und ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee ist, da auch höchstens 2 Tage vorher erst mit rauszukommen, weil natürlich auch hier in Deutschland wird natürlich auch gerne alles ganz schnell zerredet und dann so unter dem Motto, irgendwo habe ich es dann auch gelesen, ah ja, da sind dann wieder so die nächsten Kandidaten fürs Dschungelcamp werden da jetzt irgendwie kreiert. So, dass ich finde, dass das spiegelt eigentlich nicht das wider, was wir da jetzt irgendwie vorgestellt bekommen haben an Studioversionen. Also insofern finde ich, also man kann innerhalb, also man kann im Laufe des Tages sich gut diese 6 Songs oder 7 irgendwie halt anhören und hat dann irgendwie, ich habe sie, glaube ich, 2-mal gehört und dann weiß man auch, wie der Hase da läuft und kann es irgendwie einschätzen und man hört es sich dann nicht schön. Also, Aber lustigerweise wurden diesmal aber auch Songs schon wieder eher geleakt, als das der NDR geplant hat. Das war bei YouTube wieder sehr, sehr intensiv. Nicht alle, aber einige Songs vom Vorentscheid waren schon irgendwie vor 0 Uhr hörbar bei YouTube. So. Aber nicht sehr viel weiter vorher. Also ich habe es jetzt nicht wirklich verfolgt, aber hast du eine Erinnerung, wann das erste Mal bei dir das irgendwie aufploppte? Ja, um 22 Uhr konntest du teilweise schon. Aber noch schon Songs. Am gleichen Abend, vor allem am gleichen Donnerstag aber das dann. Genau, aber das kann man aber auch begründen, denn die Songs werden ja international veröffentlicht. Und das haben ja unsere liebe ESC-Kompakter bzw. ehemalige Prinzblocker ja auch gemacht. Die haben sich dann einfach irgendwo anders eingeloggt, bei iTunes oder irgendwelchen Portalen. Und man konnte dann schon im Vorhinein die Songs dann auch anhören. Weil sie dann halt irgendwie da schon online waren oder online sind, aber in einer Zeitzone schon eher verfügbar sind. Das ist halt, glaube ich, das ist so dieser Mechanismus gewesen, den einige Leute genutzt haben, um die dann hochzuladen. So. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie extra aus anderen Quellen irgendwie veröffentlicht worden sind. Die sind aber einfach nur diese Lücke genutzt, die halt auch legitim irgendwie ist, weil das ist ja nichts irgendwie Verbotenes, sich mal einen Account dann irgendwie aus, keine Ahnung, aus ja, so Neuseeland und Australien haben sie, glaube ich, dann immer, genau. Genau. Aber das es war ist, jetzt ich, nicht so, gewesen. Ich glaube, im letzten Jahr war, da war doch irgendein Song, glaube ich, irgendwie, der war dann schon weit vorher, ich glaube, 14 Tage vorher oder so wurde der geleakt. Also da ja, war ja, das ja. dann so. Und ja, es ist natürlich einerseits ärgerlich, aber ich glaube, man hat da den ganz guten Spagat hingekriegt von den Leuten, die gerne Oldschool das erst am Abend irgendwie halt hören wollten. Und denen, die sozusagen irgendwie halt da schon vorher irgendwie hungrig sind, also ja klar, ich sag mal, wenn man hier so einen ESC-Podcast macht, macht es natürlich schon mal Sinn, auch sogar mal vorher irgendwas mal zu hören, um schon mal so einen Eindruck zu haben, dass manchmal ist ja auch so der erste Impuls nicht immer unbedingt der beste irgendwie. Und dann ist es vielleicht manchmal gut, den Song schon mal ein- oder zweimal gehört zu haben, um es dann so ein bisschen besser irgendwie halt. Na klar, viele Zuschauer auch beim ESC hören dann die Songs auch zum ersten Mal und entscheiden sich dann. Aber das, ja, also ich glaube, da war jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Spanne. Also es wurde ja erst so gesagt, als würde es wirklich erst am Abend irgendwie halt sein. Und dann würde dann wahrscheinlich Samstagmorgen irgendwie, dass dann die Songs alle bei Spotify oder iTunes oder so irgendwie halt hören. Aber ich glaube, da hat man dann den ganz guten Spagat. Und mir ging das dann auch so. Also es hat sich gelohnt, so lange aufzubleiben irgendwie und es sich anzuhören. Und es hat auch gut funktioniert manchmal. Wenn bei. Hat so ein paar Sekunden gedauert, bis er dann online war. Ja, also, das war ich aber, immer so. Also, es war okay. Also, manchmal ist es ja so, wenn sowas terminiert wird, dann dauert es manchmal auch eine halbe Stunde, bis man irgendwie dann doch an den Song irgendwie rankommt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also, das war jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht mit so langen Vorlauf. Es gab irgendwie einige, die waren dann noch nicht erreichbar. Dann bin ich mal zu dem nächsten. Und dann war, ich weiß nicht, mit wem ich da angefangen hatte. Und das war eigentlich alles so ein bisschen. Das war eigentlich sehr, sehr gut. Ja, den ersten Song, den ich mir angehört habe, der war von Gregor. Der war sehr schnell online, weil der hatte vorher auch noch keine Songs veröffentlicht. Deswegen kann das auch deswegen so ein Ding gewesen sein. Das ist der Mechanismus bei Spotify zum Beispiel, dass so ein bisschen schneller das freigegeben hat. Ach so, ja, ja, genau. Dass sie dann merken, ach ja, der interessiert sich dafür, dann werden wir die anderen auch irgendwie freischalten. Genau, ne? Ja. Genau. Und bei Sisters zum Beispiel, das ist, glaube ich, der letzte Song gewesen, den ich gehört habe. Also das war, weil der irgendwie sehr, sehr spät, da gab es auch noch keine Interpretenseite oder so vorher. Die da irgendwie aufrufbar war. Das war bei Gregor dann ein bisschen anders. Auf einmal war die dann da. Aber bei den Sisters hat es ein bisschen gedauert. Ja, bei Sisters wusste ich, die machen ja das I so umgedreht, ne? Und sind sie auch gelistet bei Spotify, was ich jetzt besonders geschickt finde, aber okay. Und da hatte ich sie, ich habe sie aber, glaube ich, auch zuletzt, glaube ich. Ich glaube, ich bin so nach der Reihenfolge, glaube ich, nachher gegangen oder so. Ja, dann gehen wir doch mal. Ja, aber gehen wir mal durch die Reihen, würde ich sagen. Also, aber die Platzierungen war ja noch, nicht die Platzierung, sondern die Reihenfolge beim Vorentscheid war ja noch gar nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Ja, nicht stimmt, wirklich. Hast recht. Genau. Nicht so wirklich. Die war da erst am Morgens irgendwie bekannt, welche Reihenfolge das war. Aber ist auch nicht so wichtig. Aber das war halt mal mein Eindruck. Ja. Aber dann starten wir doch mal. Also, wo du ja gerade bei Gregor Hegele warst, der ist ja auch Startnummer 1 gewesen. Eins. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, der Erste zu sein, aber er musste es tun. Der Erste, der musste es tun. Der arme Gregor. Let Me Go. Ich hatte mir den Studioversion angehört, mehrmals. Und umso mehr ich mal das gehört hatte, umso besser fand ich ihn. Leider, weil also ich finde seine Stimme so sehr prägnant und sehr, sehr interessant. Das kann man auch anders sehen, aber der hat live leider nicht so gut gesungen. Mhm. Ich glaube auch einfach, dass es eine riesige Aufregung bei ihm gab. Ich glaube, dass, weil er noch nicht so wirklich Bühnenerfahrung hat. Er hat bei The Voice ja mitgemacht, ist bis ins zweite Halbfinale gekommen, hat da live richtig gut abgeliefert. Ich habe alle Casting-Videos von ihm gesehen. Und er kann so mega, mega, mega gut singen. Er kann auch so gefühlvoll auch die Gefühle rüberbringen. Aber da hat das live leider nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das war für ihn jetzt gerade einfach zu früh noch. Ich glaube, lass ihn noch ein paar Jahre älter werden. Dann kann man, glaube ich, mit ihm dann auch rechnen, so von der Bühnenpräsenz und von der Bühnenperformance so. Ich will ihn gar nicht so sehr schlecht jetzt machen, weil ich glaube, das war einfach seine, also diese Erfahrenheit, die hat er einfach nicht. Ja, also zu der Stimme muss ich sagen, ja, kann ich komplett mitgehen, ist sehr außergewöhnlich. Ja, also genau. Macht auch, ja, ich mag es immer gerne, wenn man Sänger auch erkennen kann und wenn es nicht sich anhört, genau, wie fünf andere, die genauso singen. Also das ist dann so fürs Radio oder es verkauft sich dann gut oder so, aber er hat schon irgendwie so eine ganz, ganz eigene Note. Der Song war schlüssig, also genau, das hat auch gepasst, ne, zu ihm. Also es hat jetzt nichts. Dann war ja irgendwie, weil es ja irgendwie Suche nach dem eigenen Glück oder nach dem eigenen Ich, so war ja so ein bisschen so das Thema. Da war dann auch so eine Tür, die wahrscheinlich dann so genau, die Tür, die sich öffnet, um zu etwas Neuem und so weiter. Das war auch irgendwie ganz schön gelöst, war so mit so einer, ja, so Natur. Aussicht und so weiter. Weil er gerade auf Reisen ist und so, er war ja gerade auf Weltreise so. Ja. Also das hat schon alles super gepasst, nur live hat es halt nicht ganz gestimmt. Ja, er hat auch einen netten Eindruck gemacht, fand ich auch sehr. Super mega sympathisch, ne? Ja. Also super Typ, ja, so. Ja. Aber leider war das live nicht das, was ich mir gedacht habe. Er hat in dem Song so ein Part, wo er sehr hohe Töne hat und entweder war es so ein bisschen die Aufregung oder er hat da wahrscheinlich so ein bisschen, wo man so denkt, na, vielleicht nochmal mit dem Vocal Coach, das dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr üben. Also dann denke ich natürlich auch so, wenn das, also wahrscheinlich war es die Aufregung, aber wenn es halt. Ich denke die Aufregung, wenn es halt irgendwie auch so ein bisschen ist, ja, dann kann er das nicht, dann hätte man da wahrscheinlich eher vielleicht mal einen anderen, aber ein guter ESC-Song hat eben halt auch so immer so ein Part, wo es ein bisschen höhere Töne und ein bisschen lauter und so weiter irgendwie, also wenn du es gut kannst, dann kannst du natürlich auch irgendwie super punkten damit, aber ich glaube auch, vielleicht ein, zwei, ich glaube, das geht auch durch den ganzen Abend so, ich wünsche mir eigentlich, dass das jetzt nicht so eine Geschichte ist, ja, der hat ja den Vorentscheid nicht gewonnen und dann kann er nie wieder das machen. Also es würde mich freuen, wenn so der eine oder andere, der da gestern aufgetreten ist, auch wiederkommt. Also vielleicht nächstes Jahr, weil es vielleicht nicht passt, aber vielleicht so beim nächsten Mal. Also ich denke, das ist jetzt, also die waren irgendwie halt alle super. Ich bin immer so mit den Zahlen nicht so gut. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken. Gregor war Sechster dann auch. Ja gut, genau. Er hat dann eher so die unteren Punkte irgendwie. Also er hatte 4 Punkte von der internationalen Jury, 5 vom Panel und 5 vom Televoting. Also das war dann auch schon eher gleichmäßig und nur Bibi Thomas war dann nach ihm. Schlechter. Also gut, okay, aber ich glaube, das ist jetzt auch kein Beinbruch. Also ich finde, das ist auch eine Nummer, der muss sich davor nicht schämen und ist ein guter Song und was ich halt spannend fand, wir haben ja diese Workshops-Videos gesehen, ne, in den Einspielern teilweise. Und da hat er auf Deutsch gesungen. Ja. Und ich glaube, er war einer der wenigen, der auch einen deutschen Song hatte. Ich hätte es cool gefunden und wirklich interessant gefunden, wenn er auf Deutsch gesungen hätte. Weil ich glaube, so viel ich das aus der Pressekonferenz noch weiß, gab es wohl Songs bei einigen Interpreten, die vom Panel und von der Jury und so weiter 50-50 standen. Und ich glaube, bei ihm war das so, dass der deutsche Song und der englische Song so 50-50 standen und ich glaube, da hat man ihn oder er hat dann entschieden, gut, dann nehme ich doch den Englischen. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn er auf Deutsch gesungen hätte, weil das er auf Deutsch sehr, sehr interessant klingt. Vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, Gregor, kommst du wieder mit einem deutschen Song. Das würde ich mir gerne wünschen, wenn du wiederkommst. Ich habe ein bisschen eine Wissenslücke, wie das eigentlich war, als die ihre 30 Songs da irgendwie halt hatten. Hat dann das Panel und die Jury das dann wirklich auch entschieden, welcher Song es wird? Ja, naja, es wurde nach Punkten wieder bewertet und es gab wohl einige Künstler, die sich dann entscheiden konnten, nämlich den oder den. Das war wohl sehr Punkte gleich so. Okay. Und das, glaube ich, war bei Gregor auch so. Und der hat ja auch, der ist der Einzige gewesen, der auch einen deutschen Song geschrieben hat. Mhm. Ja, das konnte man auch in den Postkarten sehen. Da hatte er auch so einen Song in Deutsch gesungen, ne? Genau, so ist es. Und da hätte ich mir, und daher wäre ich sehr interessiert gewesen, wie der deutsche Song klingt, den er geschrieben hat. Vielleicht veröffentlicht er ihn ja noch. Das werden wir ja sehen. Aber das wäre mal sehr, sehr interessant zu hören, wie dieser deutsche Song klingt. Mhm. Das wäre wer was. Aber Gregor, komm bitte wieder. Bitte, bitte komm wieder. Ja, ich hätte mir jetzt so gedacht, eigentlich müsste man ja dann in dieser Phase eher dann auch sozusagen, dass man die Stimmen des Panels und der internationalen Jury dann sozusagen nur als eine Art Barometer nimmt und dann eben halt auch dem Künstler frei entscheiden lässt. Das ist auch frei, die dürfen das auch entscheiden. Also die dürfen das auch entscheiden, aber das ist so, dass da gab es wohl mehrere Künstler, wo das dann hieß, der oder der Song, das würde irgendwie passen, das wäre okay. Also und ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig dann zu entscheiden, nämlich den oder den. Ne? Ja, das Problem ist halt immer, wenn so viele Leute mitreden, ne? Und nicht der Künstler selber die letzte Entscheidung hat und diese vermeintlichen Experten dann sagen, nein, da musst du den englischen Song, das ist international viel besser und so. Und vielleicht wäre es dann auch mal wirklich eine andere Farbe gewesen, das dann auch mal in Deutsch irgendwie halt zu machen. Ne? Genau, also es hätte glaube ich, nochmal alles umgeworfen, jetzt, wie wir das Ergebnis, was wir jetzt haben, weil das wäre aufgefallen. Es wäre nicht, ich glaube, auch positiv aufgefallen, wenn jemand sich getraut hätte, einen Song auf Deutsch zu machen. Das sehe ich jetzt einfach mal so. Ja. Also, das glaube ich. Ja. Und ich hoffe, Gregor, wie gesagt, ich hoffe, du kommst wieder. Du bewerbst dich vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal und dann bin ich gespannt, was ein Song von dir kommt. Unbedingt. Ja, weil ich glaube, bitte. So wenn der fleißige ESC-Gucker irgendwie auch ihn wieder sieht, hat man ja auch schon mal gleich einen ganz anderen Background, den man von so einem Künstler kennt. Das kennt man so ein bisschen auch von den schwedischen Teilnehmern. Gut, es gibt manche, dann denkt man so, oh nein, nicht schon wieder. Die haben 8, 9 Mal teilgenommen und haben es nie geschafft. Ja, aber oder so Dolly-Style oder so und wie sie alle heißen irgendwie. Und aber es gibt schon auch einige, wo man so denkt, so wie Victoria oder so, wo man denkt, ach, die hat es jetzt eigentlich auch wirklich mal verdient, auch mal endlich zum ESC fahren zu dürfen. Und man hat dann irgendwie auch eine ganz andere, gut, das ist jetzt auch mehr so ein ESC-Fan-Nerd-Geschichte. Aber so, ich glaube, so wie wir, die wir das irgendwie regelmäßig gucken, irgendwie würde man sich dann schon freuen, oh Mensch. Und dann würde man, glaube ich, auch nach ein, zwei Jahren bestimmt auch eine Veränderung sehen und würde sagen, boah, der hat jetzt aber irgendwie noch mal draufgelegt. Kennt man ja so bei mancher Castingshow, wo die dann irgendwie durchgefallen sind und in der nächsten Sendung, in der nächsten Staffel dabei sind und dann wirklich auch einen Sprung bis in die Live-Shows irgendwie halt machen. Und das sieht man dann halt schon. Und das kann man sich eigentlich nur wünschen. Aber dieses Phänomen hatten wir ja auch bei Sanna Nielsen, die irgendwie 7-mal versucht hat, bei Melfest anzutreten und dann mit einem super guten Ballade, dann auch zum ESC, sehr, sehr guten Ballade, zum ESC gefahren ist. Ja. Also das soll jetzt echt kein Hindernis sein. Versucht es einfach nochmal. Und Gregor, wie gesagt, bitte mach's nochmal. Genau. Ja, dann gehen wir mal weiter mit Ellie Ryan. Where You Ellie Love. Ryan. Genau, Ellie Ryan. Und wie fandest du den denn? Fangen wir mal mit dir erstmal an. Wie fandest du den denn? Ja, ich hab ja die ganzen Tage, also die Proben gingen ja irgendwie am Montag, glaube ich, los. Genau. Erst hat man Fotos von Herrn Schreiber gesehen, der da schon mal das Studio irgendwie fotografiert hatte. Und dann kamen, glaube ich, am Dienstag so die ersten Fotos von den Proben der Leute. Und es setzte sich ja sofort Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ellie Ryan ist also der große Favorit. Ja, also, bei der Bild vor allem, ne? Bei der Bild. Die bei hat der das Bild ja sehr, und ich glaube, Thomas Mohr soll wohl bei NDR 2 wohl irgendwie sie auch irgendwie gehypt haben. Und ja, finde ich toll und so weiter. Und als ich den dann am Freitag 0 Uhr dann gehört habe, habe ich so gedacht, ach ja, hört sich ja schon mal interessant an. Also ist er auch gewesen. Ist dann so ein bisschen, also ich habe, glaube ich, auch getwittert, Fuego 2.0. Und es war also mit Trickkleid, dann war sie stand da auf so einem Podest, wo wohl auch irgendwie so ein Laufband irgendwie halt durchlief und dann ging sie da irgendwie halt immer da drauf und hatte wie so ein Body irgendwie projiziert, genau. Und dann, das kennt man und dann von Victoria übrigens. War auf ihrem Körper wurden dann irgendwie auch so Buchstaben oder auch mal so Streifen und so weiter. Also es war schon sehr, sehr interessant. Sie selber lebt jetzt irgendwie in Hollywood oder in L.A. und hat dann auch nochmal diese Geschichte erzählt. Ihr Bruder ist irgendwie, der war, glaube ich, irgendwie behindert. Der ist dann irgendwie gestorben, als sie 15 Jahre alt war, und dann musste sie raus. Genau. Und also weiß man jetzt aber auch nicht so ganz genau, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen Marketinglyrik oder ist da wirklich irgendwie was dahinter? Ich bin mir da bei ihr auch nicht so ganz sicher. Ich habe mir da auch aufgeschrieben, als ich das gesehen habe, super Auftritt, und sie hat auch ein bisschen Attitude, und der Auftritt geht nach vorne, weil es endlich mal keine Ballade war. Es Ballade war, genau. Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, ja, was so ein bisschen, wenn man Fuego mit ihr vergleicht, muss man dann sagen, dafür war sie nicht auf den Punkt. Eleni, die Fuego aufgeführt hat 2018 für Zypern, hat das auf den Punkt. Also wir haben uns alle natürlich lustig gemacht, wie sie ihre Haare immer hin und her wedelt. Das war aber genau auf den Punkt, und das war bestimmt 10.000 Mal geprobt. Und das sind so Sachen, die natürlich, wenn du da nur 2-3 Tage irgendwie für Zeit hast, natürlich auch schwierig. Gut, das kann man jetzt, wenn es dann auf die Bühne nachher geht, in Tel Aviv, könnte man das natürlich auch ausmerzen. Aber da fehlte so ein bisschen, da fehlte so ein bisschen was. Und trotzdem habe ich so gedacht, ja super, wir würden dann mal wirklich mit einer super aufregenden Nummer irgendwie mal da drauf gehen, und wir würden jetzt nicht an diese Ballade, wo es um den verstorbenen Vater geht und so weiter, irgendwie da jetzt nochmal irgendwas draufsetzen, sondern mal irgendwie eine andere Richtung unter dem Motto, Deutschland kann auch mal Party. Ja, ne? Also das fand ich auch super, das fand ich auch super, die Performance fand ich auch sehr interessant. Mir hätten da noch ein paar Tänzer so gefehlt, die das noch ein bisschen noch mal unterstreichen. Es waren ja nur so zwei Mädels, die dann in den Unternehmen getanzt hatten. Es hätten noch mal zwei mehr sein können. Diese Performance, die erinnert mich übrigens, es gab mal von Victoria, ich glaube letztes Jahr, bei Melodiefestivalen, eine Performance, die auch so einen ja, wo sie auch angestrahlt Anzug wurde, ne? Genau. Das hat mich sehr daran erinnert. Die wurde zwar nicht im Gesicht angestrahlt, aber von den ganzen Klamotten her. Ne? Ja, sie hatte so einen hautfarbenen Anzug irgendwie an. Genau. Damit das eben halt dann auch so da so drauf projiziert werden konnte. So. Genau. Ja, das war ähnlich, ne? Ja, war ähnlich. Ja. Nicht genauso, aber ähnlich. Also neu ist das auch nicht. Aber es ist ja auch so, man empfindet sich ja auch nicht immer neu. Ja, also, es kommt dann immer mal wieder sowas, ne? Genau. Aber es war vom Prinzip her nicht schlecht. Ist aber noch nicht so gut angekommen bei den Zuschauern. Ja, ein bisschen besser als 7 Punkte hat sie bekommen, bei der Jury 6 Punkte. Naja, sie ist dritte geworden, ne? Also das war auch sehr durchwachsen. Eurovisionspanel hat sogar 12 Punkte gegeben. Mhm. Was ich mir schon gedacht habe, so, weil das kommt eigentlich auch bei den, das ist ja dieser Faktor, dieser Zuschauerfaktor, diese 100 Leute. Die den ESC gucken, und das habe ich mir schon fast gedacht, dass das bei den Zuschauern, die den ESC gucken, voraussichtlich gut ankommen wird. Ja, also von daher schade. Ja, wobei es eigentlich, die hohen Punktzahlen kommen eigentlich vom Panel, und das Televoting waren 7 Punkte und die internationale Jury auch 6. Also so war es eher so das Mittelfeld irgendwie halt, ne? Also, genau. Aber sie hat letztendlich den dritten gemacht, also das war dann schon also da hat sich schon wieder gespiegelt, dass eben im Vorfeld wurde sie da als Favoriten, aber das ist eben halt auch immer so bei so einem Vorentscheid, diese vermeintlichen Favoriten, ich bin ja da immer sehr, sehr vorsichtig, weil es gibt so viele Faktoren da manchmal, und und gerade die Zuschauer, die können einem da manchmal wirklich auch einen Strich durch die Rechnung machen. Weil es macht schon was aus, wenn man wirklich völlig voreingenommen auf so eine Geschichte guckt. Und es war ganz viel, sie hatte ja so ein Trickkleid am Anfang auch an, und sie ist da auch ganz umständlich da nachher da rausgestiegen. Und wenn man so eine Performance hat, die so mit viel Deko und so weiter arbeitet, das muss da muss jede Nanosekunde muss ganz genau, also zum Beispiel immer wieder mein schönes Beispiel, Moldawien 2018 mit ihren Türen auf, Tür zu. Wenn sich da einer vertut, dann kannst du den ganzen Auftritt irgendwie wegschmeißen. Das heißt, da muss man wirklich irgendwie 10.000 Mal irgendwas durchproben, damit das, und das ist auch bei so einer Geschichte, gerade wo so mit viel so Kleid ausziehen, Kleid anziehen oder irgendwie da muss irgendwas in die Hand genommen werden, das muss wirklich zack, zack, zack irgendwie, sonst wird es sehr schnell irgendwie also ganz platt und ja. Und das war dann so bei Teilen bei Ellie Ryan dann irgendwie halt auch so. Also und trotzdem der Song hat mir gefallen. Es war also ich wünschte mir, da wären mehr solche Party-Songs, die mal aus Deutschland kommen, weil ich habe immer so das Gefühl, naja, so Balladen lassen sich immer schnell irgendwie schreiben und das lässt sich irgendwie schneller irgendwie machen, als wenn man so ein bisschen, das ist so wie mit Drama schreiben oder irgendwas irgendwie Comedy, weil du da sehr viel mehr Technik und so weiter machen musst und das ist, glaube ich, ja, schwierig dann, ne? Ja. Ja, gehen wir mal zur nächsten, ne? Ja, Makeda, mit der habe ich ja gar nicht so hoch gerechnet, überhaupt nicht. Sie hat, ich muss sagen, sie kommt ja aus dem Musical-Bereich, hat Whitney Houston verkörpert, ne, aus Bodyguard im Musical und sie hat das schon nicht schlecht gesungen. Also die Ballade The Day I Loved You Most war schon sehr, sehr spannend. Sie ist Platz 2 geworden, ne? Platz 2. Das finde ich schon verdient, weil sie hat das schon gut gemacht, auch wenn ich den Song selber so ein bisschen, ja, gut. Es war eine Powerballade kann man auch nicht sagen. Es ist eine gut gemachte Ballade gewesen, der ich aber nicht so große Chancen oder gesehen habe. Und aber von der Performance her war es okay. Gut gesungen, also da kann ich jetzt auch nicht meckern und sagen, nee, das hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können, dass sie gewinnt oder so, aber für mich war das jetzt nicht der Gewinner-Song, so. Also ich habe mich auf Makeda gefreut. Auch gerade bei den Postkarten konnte man sehr viel irgendwie sehen, dass sehr sympathische Frau. Er ist sehr sympathisch auch, sieht ja auch gut aus. Hat auch, da sind auch so einige Ausschnitte von Auftritten, wo sie richtig so jazzige Sachen und richtig schnelle Sachen das war cool, ja. Und so weiter. Und ich glaube, sie stand ja auch so auf diesem Scheideweg, entweder Ballade oder Abtemponummer. Und sie hat sich ja dann für die Ballade auch entschieden. Und da fand ich tatsächlich auch, sie ist da tatsächlich auch bei ihren also sie ist dem zurückgeblieben, was sie wirklich auch kann. Und es war, es war sehr balladig, passt auch auf die ESC-Bühne. Und trotzdem, da kann ich ja vielleicht auch schon mal wieder so noch mal in die Vergangenheit graben. Frankreich, Simone hat ja auch zum Beispiel so eine Ballade. Ich habe kein Wort Französisch aber verstanden, aber ich auch nicht, aber es war mega gut. Die Emotion, die kam rüber. Ja. Und aber das war bei Makeda jetzt so ein bisschen, wo ich so dachte, naja, also auch tolle Stimme, aber die Emotionen, die sie darüber bringen wollte, das hat mich null erreicht. Das war leider sehr, sehr schade. Und da war dann halt aber so ein so aber bei Chimène war ja so ein bisschen, bei Chimène war ja aber immer nochmal dieses andere Ding, dass das halt eine andere Ballade war. Die waren nicht so sehr getragen wie diese. Nein, also ich meine jetzt nur, bei Simone war es jetzt wirklich sehr, sehr speziell, sehr balladig. Simone, sehr, es gab nur dieses Piano und so weiter und es war wirklich sehr emotional, sehr reduziert. Ja. Und ich, und da im Vergleich zu jetzt die Nummer von Makeda war jetzt dann für mich, da wurde für mich nichts transportiert, wobei auch da stimmlich war sie absolut perfekt, aber ich glaube, die kann mehr, die kann wirklich mehr und ich glaube, lasst sie lieber irgendwie eine Abtemponummer machen und lieber was Schnelles, vielleicht noch mit fünf Tänzern zusammen und dann einen schönen Auftritt irgendwie, also Makeda unbedingt auch nächstes oder übernächstes Jahr wiederkommen, wenn ja so ein bisschen nachhalt, ja, sie ist ja schon zum dritten Mal, sie ist tatsächlich auch nur jetzt zum dritten Mal eingeladen worden, sie selber hat sich ja da ist nicht angetreten, sie ist glaube ich einmal mit ihrer Band und jetzt das Mal davor irgendwie auch alleine und jetzt dieses Mal hat es dann irgendwie unter die letzten sechs irgendwie wirklich dann auch gepasst und ich finde, das ist auch Und man hat es auch, wie gesagt, du hast es auch schon erzählt, sie hat ja Musicals mitgespielt, also sprich, genau. Da ist auch wirklich schon so eine Bühnenerfahrung irgendwie halt da. Und ich fand es leider ein bisschen verschenkt. Also das war leider zu wenig. Und ich glaube, hätte auch in Tel Aviv nicht gereicht. Also da kommen noch ganz andere alleinstehende Frauen auf Bühnen und ich glaube, leider nicht. Das fand also, ich sehr schade. Also das Prinzip, das Fazit halt, also komm wieder mit einer Abtempo-Nummer. Ja. So ja. Können wir ihr sagen, komm gerne wieder mit einer Abtempo-Nummer und dann freuen wir uns, wenn du richtig die Bühne rockst. Ja, es war natürlich, insgesamt war es für sie natürlich sehr, sehr tragisch, weil sie bis zum Schluss wirklich da als die Gewinnerin fast dastand. Ja. Also ich gucke gerade nochmal, internationales Panel, internationale Jury und Panel haben jeder 10 Punkte gegeben und das beim Televoting hat es dann leider nicht gereicht, sodass die Sisters an ihr vorbei gesaust sind. Und man konnte ihr die Enttäuschung auch wirklich auch ansehen. Das war natürlich, es war nicht schlecht, sondern es haben halt dann nicht die richtigen Leute für sie leider angerufen. Ja. Das muss man da leider sagen. Ja. Wir kommen zu Bibi Thomas, Demons. Mhm. Dämonen. Den Titel. Der klang am Anfang echt so, als wäre das so ein 80er-Jahre Serientitel auf Ecstasy. Den Song habe ich nicht verstanden. Diese ganzen Aufbau, es hatte keinen richtigen Refrain, es hatte keinen richtigen generellen Aufbau. Ich konnte mit diesem Song überhaupt nicht warm werden. Mhm. Null. Also deswegen ist der letzte Platz, den sie gemacht hat, verdient. Also das war irgendwie überhaupt nichts, weil die Frau kann eigentlich mehr, oder? Also ich, wenn man diese ganzen, die hat The Voice gewonnen, und eigentlich kann die Frau richtig abrocken. Sie hat auch eine super gute Stimme, aber das war einfach gar nichts. Nichts. Also der Song ging gar nicht so. Also damit konnte ich gar nichts anfangen und diese Trampoline auf der Treppe, oder? Das war total absurd. Diese ganze Performance, diese Treppe da hochgeht diese beiden Männer, die da in diesem Ganzkörperkondom da irgendwie immer die Treppen hochkamen, das waren ja diese Dämonen und die verschwinden dann wieder und sind dann da auf diese Trampolins und sind dann wieder hochgesprungen auf die Treppe und das war, also ja, ich glaube, das ist so eine Nummer, wenn ich sie in so einem Album so irgendwie dann drin habe, dann höre ich mir das auch an und wenn ich da ein bisschen mehr Zeit und Muße habe irgendwie, dann kann man dem Song vielleicht auch tatsächlich was abgewinnen, aber es stimmt schon, es fehlt auch so ein Refrain, an dem man sich da irgendwie orientieren kann und sie war auch nicht unbedingt sehr vorteilhaft gekleidet. Das fand ich jetzt auch nicht so besonders. Und ich fand auch, die Treppe fand ich auch ein bisschen zu wuchtig. Also es hat ja ein bisschen Cascada-like. Ja, das ist ein bisschen zu viel gesagt. Diese Cascada-Acryl-Treppe, die war ja nun noch schlimmer. Aber es hat halt im Grunde genommen die gesamte Sicht irgendwie auf der Bühne im Grunde versperrt. Ja, vor allem, weil die so quer stand. Ne? Ja. Die stand nicht so gerade, sondern so quer. Man konnte nicht genau wissen, was macht sie da? Ja. Und es war irgendwie von der Performance her auch nicht wirklich gut durchdacht. Das hat irgendwie nicht gut gepasst. Das hätte man bestimmt auch anders und besser von der Performance und von der Choreografie besser lösen können. Ja. Also das war irgendwie nicht richtig durchdacht. Das war irgendwie so, wie sie auf der Strickdiesel irgendwie gesponnen. Also es war nicht richtig, richtig gut. Ja, also ich glaube, man hat sich da tatsächlich mehr von versprochen, aber irgendwie war das, also und für mich kam das sehr altbacken irgendwie auch rüber. Also es war sehr alter Song so. Also es war wirklich, war nicht meins. Also, war nicht gut. Ja, also man hat ja auch irgendwie bei YouTube von ihr auch nicht so wahnsinnig viele Sachen irgendwie auch gefunden. Es gab ein paar Singles, aber das hielt sich aber auch in Grenzen. Ja, und ne? Dann waren es irgendwie so Fitness-Sachen, glaube ich. Und ich muss sagen, die Songs, sie hat ja die Songs, die sie aus dem Songwriting-Camp veröffentlicht hat, hat sie ja zwei Songs veröffentlicht und die waren besser als der Mister. Hm. Das muss ich jetzt mal sagen, der war besser als der Mister. Stimmt, ja. Viel besser als der Mister. Da waren ja so ein, zwei Sachen. Besser. Ja, stimmt. Genau, ja. Die waren viel, viel besser. Also deswegen verstehe ich nicht, dass sie diesen Song gewählt hat und auch das Jury und das Eurovisionspanel diesen Song so da nach oben gewählt ja, hat. Die anderen zwei fand ich glaube, viel besser. Ich glaube, das ist so ein Song, den musst du 10-mal hören und dann irgendwann findest du wahrscheinlich auch die Schönheit dieses darin, ganz klar. Ich habe die Zeit noch nicht gehabt, irgendwie, vielleicht höre ich es mir noch mal irgendwie ein paar Mal an und sag dann, na gut, könnte auch, aber das ist irgendwie für so einen Wettbewerb, wo du nicht viel Zeit hast und so und das noch erklären musst. Also nur, weil wir ja später nochmal drauf kommen, in einer der nächsten Ausgaben, irgendwie beim australischen Vorentscheid hat ja jetzt auch Katie Miller-Heike gewonnen, die ja so mit so einem übergroßen Kleid da irgendwie, also so ähnlich wie Estland 2018 und so weiter, bla bla bla, haben wir ja da irgendwie halt auch. Und wir mussten uns jetzt tatsächlich auch von Dr. Eurovision irgendwie aufklären lassen. Es geht um Depressionen und diese Frau, die dann da hinten immer so einschwebt, das soll dann irgendwie auch immer so ein bisschen, ja, das kommt und geht und so weiter. Und wenn man so eine Performance immer erstmal großartig erklären muss, dann ist es scheiße. Das muss ich beim Betrachten sofort irgendwie darstellen. Und ich glaube, wer jetzt nicht genau zugehört hat, hat gesagt, was sollen diese zwei Männer, die da immer auf dem Trampolin springen, was soll denn der Scheiß irgendwie? Ja. So, und ich glaube, wenn du das erklären musst, dann ist dieser Auftritt nicht gut konzipiert. Und das ist irgendwie, ich glaube, hier bei der australischen Künstlerin ist es ja auch so, die wird, glaube ich, nicht so auftreten. Das hat man wohl jetzt schon gehört, weil eben halt schon viele in der ESC-Community irgendwie gesagt, oh, was das denn und so weiter. Irgendwie, die kann das dann nochmal irgendwie gegensteuern, weil sie ist ja jetzt schon fast in Tel Aviv. Und ich glaube, und da ist es halt auch so, das ist gut gemeint gewesen, aber so, man will da irgendwas Ernstes da thematisieren und es ist so, wo dann jemand, der so mal eben so drauf guckt und der, was ist das denn für ein Mist irgendwie, also und das ist dann schon schlecht, das kann man glaube ich irgendwie dazu sagen, aber mir fällt jetzt auch nicht weiter so viel irgendwie zu ihr ein, wo ich jetzt sagen würde, ja, also auch gerne wieder nochmal dabei, aber dann auch, glaube ich, mit einem besseren Song. Das denke ich Tempo. Auch. Ja, dann auch wieder Abtempo. Dann haben wir Lily Among Clouds mit Surprise. Ah, sie heißt ja eigentlich Elisabeth Brüchner. Sie hat sicherlich eine Außenseiterposition gehabt bei diesem Song Contest, bei diesem Vorentscheid. Und sie war so, ich habe mir, sie hat 2017 hat sie ein Album rausgebracht, das schon sehr, sehr verkopft ist. Also, das ist jetzt nicht was für Welle Nord in der Heavy Rotation. Das muss man schon, da muss man schon ein bisschen Zeit haben, sich das Album irgendwie halt anhören. Und mir ging das bei ihrem aktuellen Album irgendwie auch so. Na, so die Hälfte hat mir gefallen, die andere Hälfte war dann schon so ein bisschen, ja, Among the Clouds, kann man schon irgendwie sagen. ich fand jetzt bei ihrem Auftritt, fand ich erstmal gut, dass sie ihrem Stil auch treu geblieben ist. Also, ja, definitiv, sie hat jetzt nicht auf einmal irgendwas komplett anderes gemacht, wo man dachte, hä, das ist doch gar nicht ihre Musik und so weiter. Bei der, in den Interviews, es gab ja schon auch mal mit Stefan Spiegel zum Beispiel, der hat ja auch die einzelnen Künstler auch schon interviewt. Genau. Es gab Speed-Datings und so weiter. Da habe ich dann irgendwie auch so festgestellt, ja, das ist jetzt auch schon, ist glaube ich auch schon 30. Und die hat schon auch die hat auch schon so ein bisschen Ahnung von Songwriting und ja, wie setzt man seine Songs irgendwie halt um. Die macht sich schon sehr viel Gedanken um das, was sie da so musikalisch auf die Beine stellt. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und das sind ja natürlich auch immer so Sachen, die auch sehr nützlich sind bei der Pressearbeit, wenn man dann eben halt beim ESC auch vor Ort ist und diese ganzen Interviews geben muss und so weiter. Dann war ihr Auftritt so ein bisschen, wo ich so denke, ich hätte sie lieber ganz ruhig irgendwie stehen lassen. Sie hätte vielleicht noch mit den Armen sich ein bisschen bewegt und man hätte ihr dann eher so 5 Tänzer irgendwie dazugestellt, weil sie sah da sehr, sehr einsam irgendwie auch. Aus. Stimmt. Und stimmt. Die LEDs waren da im Hintergrund irgendwie sehr gut. Peter Urban hat sich ja so ein bisschen an eine Kate Bush irgendwie erinnert. Ja, das kann man so sehen. Sie hat ja einige Achtungspunkte auch aus der internationalen Jury irgendwie bekommen, was mir da schon irgendwie es kommt irgendwie an, dass das irgendwie auch, dass das Handwerkliche, glaube ich, bei ihr auch so auch honoriert wurde. Ja, es hieß dann, sie, ihre Stimme war ein bisschen kratzig. Ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, sie war auch, glaube ich, ein bisschen erkältet krank, oder so. Ja. Ne? Also sie musste sich da, glaube ich, auch ein bisschen dann auch schonen. Ich meine, das ist natürlich dann wirklich immer doof, da in so einer Woche, in der es dann wirklich drauf ankommt, dann irgendwie dann auch noch wegen so einer Erkältung oder so da irgendwie halt lahmgelegt zu sein. Aber sie hat das dafür irgendwie super gut gemacht und ich glaube, Michael Schulte meinte dann auch noch irgendwie so, naja gut, das kann aber manchmal auch so gewollt sein, wenn man das dann so ein bisschen so, wenn so die, wenn die Stimme so ein bisschen abbricht oder da so irgendwie den Schmerz oder so irgendwie dann dadurch irgendwie halt deutlich zu machen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir sie in Lissabon gesehen, in Tel Aviv gesehen hätte. aber ich habe schon zu Beginn gesehen, naja gut, das wird eher so eine Außenseiterposition sein und sie kann sich da, glaube ich, mal auf so einer ganz großen Bühne auch mal so ein bisschen ausprobieren, aber mein Musikgeschmack bildet das mit Sicherheit ab. Also ganz tolle Nummer. Ich konnte damit auch sehr, sehr viel anfangen. Es war sehr experimentell. Was extrem aufgefallen wäre, glaube ich, in Tel Aviv, es wäre was ganz, ganz anderes gewesen als das, was wir jetzt gerade auch in den Teilnehmerfeld bisher so haben. Es hätte sich sehr, sehr, sehr, sehr abgehoben von allen Dingen, die wir jetzt so sehen und hören. Und das wäre mega interessant gewesen, wenn sie nach Tel Aviv gefahren wäre. Mhm. Das hätte ich ihr sehr, sehr gegönnt, weil das echt sehr cool irgendwie auch gewesen ist. Ich glaube, ich gebe dir recht, was die Performance angeht. Ich glaube, sie hätte es ruhig mittanzen können, aber sie hätte hinten wirklich noch 3-4 Tänzer noch haben müssen, so, damit das so ein bisschen Unterstützung dabei hat. Weil das war sehr, sehr verloren auf der Bühne, so fand ich, wie du es ja auch schon gesagt hast. Aber das war mega, mega cool vom Sound und von der Stimme her. Das war sehr, sehr, sehr, sehr, hat einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Also das wäre etwas, wo ich sage, ja, definitiv ja. Und ich glaube, auch ihr müsst mal sagen, komm bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte wieder. Mhm. Auch mit einem vielleicht ähnlich angehauchten Song. Das wäre, glaube ich, mega interessant, wenn sie vielleicht in den nächsten Jahren mal einem ESC fährt. Also das wäre super. Ja. Das wäre wirklich was. Ja, und ich, wie gesagt, ich hatte mich auch gewundert. Sie hat, glaube ich, im Interview mit Stefan Spiegel hatte sie so gesagt, ja, nee, alles, was sie dann nicht machen würde, ist da irgendwie tanzen auf der Bühne. So, und sie war da auch teilweise ein bisschen unbeholfen. Und ja, man kann jetzt sagen, okay, das kann jetzt ja auch dazugehören, so ein bisschen so, ha, ich muss mich orientieren oder so. Aber es war so ein bisschen ja, und das, da kommt es dann wieder zurück. Dafür war die Bühne dann manchmal auch tatsächlich ein bisschen zu groß wieder. Und dann muss man es dann vielleicht ein bisschen füllen mit Tänzern oder irgendwie. Also das ist eine Gratwanderung. Das kann dann auch irgendwie, wenn sie es jetzt gemacht hätte, hätten wir wahrscheinlich hier auch wieder gesessen. Ja gut, also die Tänzer gehen ja gar nicht so, ne? Also hätte sie mal alleine gemacht. Aber so mein jetziger Eindruck ist irgendwie so ein bisschen, ja, das war ein bisschen zu unbeholfen und trotzdem tolle Nummer und wie gesagt, das geht mal ruhig auf den Streamingdienst eures Vertrauens und tippt mal. Hört euch die ganzen Alben von ihr an. Das ist, irgendwie, ja. Also da sind wirklich schöne Sachen irgendwie dabei und auch ja und auch im Interview super sympathische Frau, also unbedingt, da wollen wir sie unbedingt irgendwie weiterhören, also das ist ganz toll. Dann haben wir den letzten Mann in der Runde, Linus Brun mit Our City, der mich so ein bisschen an Justin Bieber-like so stimmlich erinnert hat, so auch vom Sound her so. Es kam im Studio lustigerweise sehr, sehr gut an, auch bei den Juries hat er 8 Punkte bekommen, bei den Zuschauern 8 Punkte und beim Eurovision Panel 7 Punkte, also sehr, sehr ausgeglichene Punktzahlen. Hat dann Platz 5 gemacht, was auch okay war. So, er hat es stimmlich auch gut hinbekommen. Er war nicht so ganz aufgeregt wie Gregor. Aber mit dem Song selber konnte ich jetzt nicht so ganz viel an. Das war halt ein typischer Radio-Pop-Song, der halt auch im Radio irgendwie auf Welle Nord, wie du schon gesagt hast, laufen könnte. Also war okay, war jetzt nicht schlecht, war mehr als okay, aber ich glaube, das hätte, glaube ich, auch nicht so einen guten Platz in Tel Aviv gemacht. Ja, also ich glaube erstmal, ich glaube, er wird eher bei NDR 2 laufen, bei Welle Nord. Ja, okay, sorry, dann ist es ja eher so mein Publikum so, ne, 40 plus. ja, bei seiner Stimme ist es im Gegensatz zu Gregor Hegele tatsächlich so, der hört sich halt leider an wie jeder, der auch gut singen kann, ne? Also ich glaube, du hattest dich ja auch mit Christoph vom ESC-Schnack da auch, glaube ich, bei Twitter gestern drüber unterhalten, das könnte auch locker bei Mailfest irgendwie laufen. Ja, das könnte Mailfest-Song sein, genau. Ja, definitiv. Das ist so, ja, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich glaube, das ist so, ja, verkauft sich kommerziell gut. Aber das hast du, glaube ich, auch, wenn der Song vorbei ist und dann kommt dann irgendwas wie Fuego oder so hinterher, hast du es dann schnell wieder vergessen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, der Linus ist halt so jemand, wo die 14-jährigen Mädchen, oh, der ist ja süß und so. Oh, süß, oh, ne? Glaube, dass, da ist der sicherlich auch eine Identifikationsfigur. Aber ja, das hat mich jetzt also auch nicht jetzt so wirklich vom Hocker gerissen. Also wie gesagt, handwerklich gut gemacht, aber leider sehr austauschbar. Hat mich jetzt auch nicht unbedingt so zum Anrufen irgendwie animiert. Nee. Ne? Mich auch nicht. Also es war okay, es ist kein schlechter Song, auch keine schlechte Performance gewesen. Also man kann jetzt, wir können jetzt da hoch meckern auf hohem Niveau. Ja. Aber das ist einer der, ja, okayer Song. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, der war jetzt irgendwie kacke oder das ist es nicht. Ne? Ja. Also Linus hast du gut gemacht. Vielleicht kommst du mal auch mal mit was anderem wieder. Und Linus und Gregor hatten ein Duett aufgenommen. Mhm. Das hätte ich auch mal gerne gehört. Wär die zwei im Duett, das wäre auch mega spannend. Aber warum das nicht reingekommen ist, keine Ahnung. Mhm. Das wäre auch mal cool gewesen. Linus Bohn, können wir ja noch mal eben ganz kurz gucken, ist Fünfter geworden. Ja. 8 Punkte internationale Jury, Panel 7 Punkte und auch 8 Punkte dann vom Televoting. Also ja, gut. Also er ist eigentlich da, wo eigentlich alle Gewerke ihn eigentlich gesehen haben. Also da schlägt jetzt irgendwie nicht unbedingt jetzt großartig was aus. Ja, also. Ja. Ja, und dann kommt die Überraschung des Abends, ne? Die große Überraschung, die mich immer noch entsetzt. Die mich immer noch wirklich entsetzt. Ich glaube, es ist der erste Beitrag, wo ich echt sage, oh nee, nein, bitte nicht. Also das, weil ich bin ja sonst nicht so ein riesiger Kritiker von den deutschen Vorentscheiden. Vorentscheiden schon, aber von den Titeln. Und versuche mir das immer auch nochmal so ein bisschen mit so ein bisschen Rückblick da nochmal zu betrachten. Aber diesmal bin ich ein bisschen enttäuscht. Der Song ist irgendwie sehr altbacken, finde ich. Wir wollen ja erstmal erklären, wer das jetzt ist, ne? Achso, sorry, ja, sorry. Sisters mit Sister haben gewonnen. Das sind Laura Kestel und Carlotta Truman, die gewonnen haben. Eigentlich sind das zwei Background-Sängerinnen, ne? Die bei, ich glaube, bei Lena und bei noch jemanden gesungen haben. Laurita singt bei Lena, genau. Mhm. Genau. Und ja, ich fand es ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, denn das ist ja ein Song, der nicht im Songwriting Camp entstanden ist, sondern also sozusagen als Wildcard, wenn wir es mal so nennen wollen, als Complete Act in den Vorentscheid gekommen ist, der auch durch das Eurovisionspanel und die Jury kommen musste, so. Das müssen wir auch nochmal betonen, dass das nicht, dass es das irgendwie als Wildcard direkt drin war, sondern als Wildcard nur dazugekommen ist. Und dass dieser Song jetzt auch noch gewonnen hat und dann auch noch am letzten Startplatz war. Und teilweise, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass nach deren Auftritt dann nochmal ein Bild gezeigt worden ist, wo die sich umarmt haben. Warum? Warum wurde das nochmal extra? Warum? Warum wurde das nochmal extra explizit gezeigt? Das wurde bei den anderen nicht gemacht. Warum? Also wollte man unbedingt Sisters haben? Wollte der NDR unbedingt Sisters haben? Das hat mich so ein bisschen sehr gewundert, so, dass man die so sehr gepusht hat und dass die jetzt auch noch gewonnen haben, hat schon ein kleines Geschmäckle für mich. Und ich finde den Song, erinnert mich sehr, ich weiß noch, ob du die zwei russischen Twins kennst, die mit den zwei Stäben so Von 2014. Genau, das erinnert mich sehr, also nicht hundertprozentig, aber es erinnert mich schon sehr daran. auch wenn die keine zwei Zwillinge sind, aber von der Thematik so, ne, mit wir performen zusammen so sehr und so, und das ist ich weiß nicht, ich kann mir gerade gar keine positive Meinung über diesen Song sagen, weil ich, für mich ist der echt sehr altbacken, sehr sehr ESC-like, so, es ist sehr ESC-like Song, aber ich selber würde den nicht mir im Radio oder sonst irgendwo oder generell auf Dauerschleife, wie ich manche Songs von anderen Vorentscheiden tue, mir anhören, weil irgendwie werde ich mit dem Song nicht warm. Mm. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also es ist irgendwie nicht mein Musikgeschmack. Also nicht so sehr, dass ich sage, das muss ich mir jetzt irgendwie anhören. Also die Kritiker sind auch tatsächlich größer. Jetzt zumindest 24 Stunden nach diesem Vorentscheid. Also es sind eher die Stimmen, geht ja gar nicht, wären wir wieder Letzter. Ich bin da eigentlich auch ziemlich kalt mit erwischt worden, weil man kann das ja vielleicht mal erklären, die besondere Herausforderung, die auch wahrscheinlich jetzt für die Stagehands auch dann irgendwie sein wird in Tel Aviv. Da ist eine riesige Drehbühne. Weiß nicht, ob sie das vielleicht auch noch so dabei belassen werden. Und auf dieser Drehbühne bewegen sich beide. Und der Song handelt ja nicht unbedingt von Schwestern, sondern eher so diese Verschwesterung unter Frauen. Jeder kennt das ja vielleicht auch schon so aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Frauen sind ja manchmal tatsächlich nicht unbedingt jetzt so solidarisch untereinander, sondern eher Zickenkrieg. Ja, also das auch nicht wieder alle Frauen, wollen wir jetzt keinen Shitstorm. Wir wollen jetzt keine Frauenbashing machen. Aber es geht dann so ein bisschen darum, wir haben keine Lust mehr auf die Kämpfe miteinander und lass uns doch lieber zusammentun, was ja auch eine wichtige Geschichte ist irgendwie, gerade wo wir ja immer noch nicht wirklich eine gleichberechtigte Welt haben, irgendwie müssen ja gerade die Frauen sich irgendwie zusammentun und sagen, so, wir werden es jetzt mal den doofen Kerlen irgendwie mal zeigen, und das ist ja auch alles in Ordnung irgendwie. Und das ist so das Thema, und die beiden wandern da eben halt auf dieser Bühne, die sich dann immer dreht und immer dreht, irgendwie halt auch so. Das ist natürlich schon auch so ein Eyecatcher erstmal. Also da wird man sich hinterher sagen, ach ja, die Deutschen, das sind die mit dem Drehteller irgendwie. So, ich weiß auch nicht, ob es das schon mal so ist. Wir haben ja schon mal ein Hamsterrad irgendwie schon mal gehabt und so. Nee, hatten wir nicht. Oder mal Laufbänder. Nur drehbare Bühne? Also das wäre jetzt die Frage, ob die Deutschen das dabei belassen, wobei, so wie ich die Verantwortlichen beim NDR ja so verstanden habe, soll das ja schon das Staging sein, wie es nachher so fast unmittelbar in Tel Aviv auch sein soll. Genau. Also insofern wird das wohl irgendwie kommen. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe mir das ja dann nachher sehr gerne an, wie die das dann irgendwie auf die Bühne dann hieven, dieses Riesenteil. Oder es kommt halt aus dem Boden, weiß man nicht. Vielleicht wird das ja extra noch so angefertigt, dass man das dann nur aus dem Boden hochheben muss und dann dreht sich das von alleine. Das war ja bei der Bühne auch jetzt so, das wurde einfach hochgefahren. Genau. Ne? Und das werden wir dann irgendwie halt ja auch gewahr sein. Es ist jetzt nicht unbedingt, wo ich jetzt auch sagen würde, super, wird wieder Top Ten und so weiter. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Also ich habe es jetzt, glaube ich, noch mal so ein, zwei Mal irgendwie auch gehört. Ob jetzt wirklich diese Emotionen der Frauenpower wirklich da auch so rüberkommen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Dieses Ding, also so wie ich das, diesen Auftritt, so wie ich das jetzt irgendwie auch verfolgt habe, ist also so ganz, waren sie da auch mit dieser Drehtechnik und so auch noch nicht so ganz vertraut. Das sah man auch. Sie rutschen da auch so ein bisschen so fast irgendwie da an dem Rand irgendwie halt ab. Also ich sag mal, das muss man noch ein bisschen proben, damit das irgendwie auch wirklich auch sitzt. Weil ich glaube, das ist tatsächlich schon, also wenn sich da immer was dreht und du läufst dann da noch so mit, also und du musst dann dabei noch singen, also das ist Multitasking irgendwie. Die Balance halten und genau, so, ne? Genau. Das ist halt also auch voll schwer. Das ist auch nicht, so ganz ohne. Ich habe mehr so tatsächlich jetzt wieder dieses Problem, dass es jetzt im Grunde zum dritten Mal so ist, dass fast so, die sind ja jetzt fast wie ein Clubkonzert dazugekommen und am Ende gewinnen sie das Ding wieder. Und die anderen sechs haben eigentlich völlig umsonst dieses Songwriting-Camp irgendwie halt besucht. Ja. Denn die beiden kennen sich scheinbar erst seit 4 Wochen. Sie sind also irgendwie so zurechtgecastet, weil man irgendwie einen Song irgendwie hatte. Und man hat da jetzt also ein Complete-Act. Ich verstehe darunter eigentlich ein bisschen was anderes. Also, dass die sich, also sie scheinen sich ja gut zu verstehen und so weiter irgendwie. Aber es ist irgendwie so ein bisschen wieder so eine Geschichte. Es hat ein Geschmäckle zumindest, dass, hat es dass der NDR da irgendwie versucht hat, das ganze Ding irgendwie so nach vorne zu pushen. Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich das dazu geführt hat, wenn man das an den letzten Platz setzt, dann werden die auch gewinnen. Also man sagt ja auch immer, der zweite Startplatz ist ja dann irgendwie auch immer so der Todesplatz irgendwie. Da wird man garantiert meistens nicht irgendwie gewinnen. Gut, weiß man nicht. Es gibt ja genug Untersuchungen, wo das eben halt nicht ist, wo man das nachgewiesen hat, dass das keine Rolle spielt, aber wenn du sagst irgendwie, das kann auch jetzt ein Zufall sein, aber man schneidet nochmal extra irgendwie nochmal was rein, wo die nochmal einen besonderen Fokus irgendwie halt haben, dann sind das natürlich so Geschichten, wo man so denkt, Leute, und warum macht ihr das jetzt irgendwie mit diesem Hätte man auch intern auswählen können, die zwei Mädels. So, und dann hätte man sich die ganze Show eigentlich lassen können. Und so. Dann hätte man die ganzen Songwriting-Cam alles lassen können. So. Hätte man mehr Zeit gehabt für eine interne Auswahl und dann hätte man auch diesen ganzen Auftritt noch mit ein bisschen mehr Vorlauf dann irgendwie machen können und hätte das dann in irgendeiner Show dann irgendwie halt präsentiert. Das ist jetzt der deutsche Act und dann wäre das irgendwie gut gewesen. Aber so sehe ich jetzt irgendwie nicht gerade so den Grund, warum man jetzt dieses gute Verfahren, was ja letztes Jahr wirklich zu einem guten Ergebnis geführt hat, warum man das jetzt irgendwie wieder öffnet, weil es hieß ja, wir wollen beim deutschen Vorentscheid nicht den Plattenfirmen eine Möglichkeit geben, eine Werbeabspielfläche irgendwie da zu bieten, sondern die sollen für den Eurovision Song Contest einen Song irgendwie kreieren und deswegen hat man dieses Songwriting Camp irgendwie gemacht. Und das finde ich irgendwie, das finde ich nicht gut. Man hätte da jetzt tatsächlich irgendwie dabei bleiben müssen. Ja. Das ist jetzt, weiß ich nicht. Da hat man sich selber einen Stein ins Brett gelegt. Wie nennt man das? Man hat einfach sich, glaube ich, nicht, man ist sich nicht bewusst gewesen, dass man sowas, wenn man das so wieder macht, wie man es jetzt auch schon vor den Jahren davor mal hatte, jetzt auf einmal doch der Song gewinnt, der ein Außenseiter, nicht nur ein Außenseiter ist, sondern eigentlich von diesen ganzen Verfahren, wie das eigentlich so geplant war, nichts zu tun hat. Und dann, dass der auch noch gewinnt und die überhaupt den Song selber gar nicht mitgeschrieben haben, hat schon echt einen Geschmack, der mir überhaupt nicht gefällt. Und das muss sich der NDR sehr, sehr, sehr, sehr stark überlegen, ob er dieses Verfahren, wie es jetzt dieses Mal gemacht hat, ob er das beim nächsten Mal überhaupt nochmal weiterführt. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, ob es im nächsten Jahr so einen Vorentscheid wieder geben wird. Das weiß ja niemand, weil man sich ja immer wieder, jedes Jahr irgendwelche neue Sachen ausdenkt. Und das ist echt ein Problem. Lieber NDR, Macht endlich mal einen Vorentscheid, der sich nicht so großartig verändert, sondern immer vom Konzept her gleich bleibt und man nur so kleine Stellschrauben ändert. Und diese Stellschraube, die ihr da geändert habt, das ist der größte Fehler, den ihr, glaube ich, gemacht habt. Ja, denn beim Vorentscheid war es damals so irgendwie, dann machen wir jetzt nochmal ein Clubkonzert für so, Bekannte irgendwie. Und dann war halt immer so dieser Underdog-Effekt, dass dann die Zuschauer gesagt, ja, dann werden wir die wählen irgendwie, weil die anderen, die die sind schon dick und fett irgendwie und haben ja sowieso schon Erfolg irgendwie und dann schicken wir die jetzt dann auch hin und es hat ja auch meistens nicht so gut geklappt irgendwie oder manchmal gar nicht und das ist jetzt im Grunde genommen wieder so ein bisschen der Clubkonzert-Effekt, also das ist irgendwie, das war jetzt nicht gut. Und richtig Probleme, das wurde ja auch in der Pressekonferenz dann irgendwie auch angesprochen von den dortigen Journalisten, dass es jetzt auch, jetzt haben sie Glück, dass die Fernsehzuschauer an Sisters 12 Punkte gegeben haben. Wenn sie jetzt nur 5 Punkte gegeben hätten, hätten aber trotzdem gewonnen, da hätte der NDR jetzt ein richtiges Problem irgendwie auch gehabt. Und das kann ich da irgendwie halt auch irgendwie nachvollziehen. Ja. Aber dass das Eurovisionspanel nur 6 Punkte gegeben hat, heißt schon was. Das heißt für mich was. Die sollen ja den Zuschauer des ESC repräsentieren. Ja? Die Leute, die das wählen, wir können ja für unseren eigenen Song ja nicht keine Punkte vergeben. Und für mich heißt das, dass der Song voraussichtlich wahrscheinlich nicht so gut ankommen wird, wie wir uns das vorstellen werden. Oder wie sich das der NDR vorstellt. Ich kann mir vorstellen, wie ich das schon gesagt habe bei Twitter, ich kann mir vorstellen, dass es auf der rechten Seite der Tabelle landet. Weil es wirklich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr altbacken für mich rüberkommt. So. Mhm. Mal gucken. Also ich bin da ein bisschen negativer eingestellt, als ich es sonst eigentlich bin. Das bin ich eigentlich sonst bei Songs des vom deutschen Vorhinein schon eigentlich nicht. Aber wenn man so wieder anfängt, wie wir ja schon gesagt haben, wie beim Clubkonzert so ein Ding zu haben, was man da wieder einstreut, das zwar auch durch den Jury und die Eurovisionspanel gegangen ist. Ja, die haben es ja auch mitgewählt, dass es reingekommen ist. So. Aber dass das jetzt auch noch gewinnt, dann hätte man, wie gesagt, auch wie wir es schon gesagt haben, die ganze komplette Show eigentlich auch komplett absagen können und sagen können, gut, wir nehmen die. So, warum macht man dann diesen ganzen Aufwand? Das finde ich halt ein bisschen schade, weil die anderen Künstler echt sich sehr, sehr viel Zeit genommen haben und sich auch Zeit genommen haben, diese Songs zu schreiben. Ja, ja. Ne? Das ist halt dieses große Geschmäckle dahinter. Das sollte man nicht gut tun. Ich sehe natürlich dann irgendwie eine Sache ist natürlich bei diesem Panel und auch, ja gut, bei der internationalen Jury, die müssen das schon, hoffe ich zumindest, weil es Experten sind, auch ein bisschen professioneller irgendwie sehen. Aber bei den Panels ist es natürlich auch so, die kennen den Song natürlich auch schon lange. Und das ist natürlich irgendwie auch so eine Geschichte. Und wir haben ja von der Tendenz auch eher dann gesagt, also bei mir war es Sisters, ich hatte mir das nämlich auch nochmal hier notiert, wie ich das mal bei Twitter dann irgendwie nach diesem ersten Durchgang dann oder nach dem Durchgang, da war Sisters bei mir so auf Platz 4. Also ich hatte Ellie Ryan auf der 1 so gedacht, also nicht unbedingt mein Favorit, aber ich glaube so, das wäre dann gegangen. Dann hätte ich Lilly gehabt, Makeda und dann wäre auch schon Sisters irgendwie halt gekommen. Das ist so im Grunde dieses Mittelfeld, was dann ja auch letztendlich das Panel auch so vorausgesehen. Und das sind ja eher so Leute, so wie wir auch, die dann auch regelmäßig. Genau. Und da ist es natürlich dann auch so eine Geschichte, dass man sich da natürlich noch mal ein Stück weit auch fragen muss, ist das Panel wirklich die beste Idee? Weil das Ding ist natürlich auch Das ist ein Faktor, den ich noch gar nicht so gedacht habe. Ja, hast recht. Vielleicht kommen wir auch mal so ein bisschen noch mal auf die Show insgesamt. Ich habe gestern zum Beispiel auch so ein bisschen Also ich würde mal, ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, ich bin jetzt gnädig und sag jetzt auch, naja, Leute, Sisters sind jetzt unsere Vertreter für Deutschland und die müssen wir jetzt auch bestmöglich auch nach vorne treiben und jetzt macht diese beiden Mädels irgendwie, die sich da jetzt auch drüber freuen und die werden auch das Beste geben, was sie können in Tel Aviv und macht jetzt auch nicht so einen dollen Shitstorm irgendwie und so weiter. Und ich bin eigentlich auch, ich persönlich jetzt als ESC-Fan irgendwie auch wirklich sehr gnädig. Ich habe mich eigentlich gestern Abend gut unterhalten gefühlt. Also es waren gute Songs, es war auch ein bisschen sowas zum Lästern dabei und. Ich konnte aber zum Beispiel gestern bei Twitter irgendwie auch nachvollziehen, so alles so Leute, die jetzt nicht wie wir den ESC verfolgen und jetzt auch nicht verfolgt haben mit Panel und so weiter, die haben eigentlich grundsätzlich alle gesagt, das finden wir scheiße. Was habt ihr da denn wieder für einen Müll? Da ist ja ein Song schlimmer als der andere. Und ich glaube, dieser Gap zwischen den Fans und den Zuschauern, den muss der NDR jetzt unbedingt noch mal schließen. Also, das Image verbessern. Also da geht es auch ein bisschen darum, tatsächlich, was wir auch immer wieder sagen, auch die Kollegen vom ESC-Schnack sagen das ja auch immer wieder, mehr Werbung. Das muss nicht immer nur so traditionell im Radio sein. Das muss schon auch ein bisschen mehr so im Vorwege irgendwie sein. Die Leute steigen trotzdem nicht durch dieses mit dem international Jury, Panel, Televoting. Selbst mit diesem Erklärvideo, da denken alle so, was ist das denn? Das ist ja völlig kompliziert und so weiter. Ja. Dann ist so ein bisschen auch so die Geschichte, das ist alles gut und schön mit diesen Panels. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es geht auch ein bisschen um Emotionen und Gefühle. Ich habe mir heute Nacht, hat mein Kumpel Andreas aus Amerika, den hatte ich da auch ein bisschen gebeten, ja, hör dir das mal an, weil der, mit dem bin ich ja damals nach Düsseldorf gefahren, aber der hat sonst mit ESC auch nicht so viel zu tun. Der hat mir dann irgendwie auch erzählt, so, ja, dieser Unterhaltungsdirektor da irgendwie, das ist ja so ein typisch Deutscher irgendwie, der, also ist ja, das ist ja hier wie öffentlicher Dienst irgendwie und also ganz, ganz furchtbar und so weiter. Wo ich dann auch immer so denke, dieses mit diesem Panel, das muss halt, das kann ein Instrument sein, aber ihr müsst natürlich auch irgendwie noch ein bisschen die Emotionen der Leute irgendwie greifen. Und wenn man natürlich, das ist eine, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, knapp 3 Millionen Menschen haben jetzt irgendwie diesen Vorentscheid irgendwie halt geguckt. Und es haben nur 375.000 Stimmen haben jetzt dazu beigetragen, so die jetzt. Das ist das gewonnen. Und das ist zu wenig. Das ist wirklich für 80 Millionen Deutsche irgendwie, die werden nicht alle anrufen. Aber bei 2 Millionen irgendwie, da hätten doch jetzt eigentlich irgendwie 4 Millionen Stimmen irgendwie eintrudeln müssen, um das Ganze irgendwie ein bisschen. Richtig. Und das war, vielleicht war die Basis auch irgendwie tatsächlich ein bisschen zu gering. Und ja, und das ist eben jetzt die Frage. Und Sisters, ich habe irgendwo gelesen, irgendjemand schrieb dann auch irgendwie, Sisters war dann trotzdem die Nummer, die noch am meisten auf dem Punkt waren. Also so, die jetzt wirklich, die waren auf dem Punkt und bei anderen konnte man da irgendwie an der einen oder anderen Stelle irgendwie halt was sagen. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so, und das ist linke Tabelle und diesmal machen wir den dritten Platz oder so. Ich habe da auch tatsächlich meine Bedenken, dass das tatsächlich irgendwie Erfolg wird. Aber wir werden es sehen. Der ESC hat ja dann tatsächlich auch nochmal andere Gesetze. Ja, und ich kann irgendwie im Moment stimmt. So nachvollziehen. Ich sehe im Moment so bei den Vorentscheiden, die jetzt durch sind oder die Länder, die jetzt schon entschieden haben, dass in diesem Jahr eigentlich fast überall nicht der gewonnen hat, wo jeder gesagt hat, ja, das wären die oder das wären die. Es ist immer ein Überraschungsgast. Und wir werden, glaube ich, heute Abend am 23. Februar sind ja auch wieder diverse Finals. Da wird jetzt auch nicht unbedingt der Künstler wahrscheinlich gewinnen, der und dann kam dann natürlich auch dazu, das waren alles gute Songs. Und dann verteilt sich das natürlich auch alles sehr viel mehr. Also wenn wir Vorentscheide haben mit 10 Leuten und die 9 sind wirklich scheiße und da ist irgendwie einer, ja, dann gewinnt der auch. Dann ist das, also sieht das auch in Blinder mit dem Krückstock, der muss dann auch gewinnen. Und das haben wir auch, glaube ich, das war auch das nicht unbedingt letztes Jahr, aber teilweise auch, aber in den letzten ESC-Jahrgängen war das auch so, dass nicht der, wo man am Anfang gesagt hat, ja, der wird's garantiert irgendwie und es sind erst 10 Songs raus und es müssen noch 30 kommen, der wird das unbedingt. Und das ist, glaube ich, also diese Lücke unbedingt, die zwischen den Fans jetzt irgendwie ist und denen der normalen Zuschauer, die muss unbedingt geschlossen werden. Sonst driftet das ganze Ding auseinander, weil diese Frontalkritik, die da gestern auch gekommen ist von den Leuten, wie gesagt, da sind neue Kandidaten fürs Dschungelcamp werden jetzt ausgemacht oder das ist jetzt der allergrößte. Also da muss ich sagen, nee Leute, das war es nicht. Guckt bitte genauer hin. Das war eine schöne Unterhaltungssendung. Wir haben das vorhin ja auch getan, bei den Songs an der einen oder anderen Stelle kann man da was sagen, aber das ist wirklich besser als das, was wir in den letzten Vorentscheiden der letzten Jahre wirklich da auch hatten und es war definitiv. Was aber das perfide ist, die Quoten waren beim Bayerischen Rundfunk besser als beim Vorentscheid. Die haben nämlich eine Karnevalssendung ausgestrahlt. Das ist schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also ich glaube, der Vorentscheid hat ein Imageproblem, ein großes, großes Imageproblem und das kann man, glaube ich, nur gegensteuern, wenn man vernünftig die Sachen noch besser kommuniziert, als man es jetzt tut. Und ich glaube auch, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich glaube, es muss mal ein anderer Wind rein. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegt, aber komplett anderer Wind, nicht jetzt von der Auswahl, wie wir es jetzt haben. Die Songs sind sehr, sehr gute Songs dabei, auch Interpreten dabei. Aber ich glaube, da muss irgendwie noch was am Image passieren. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man Gut, mehr Sendungen werden nicht das Ziel bringen, aber ich habe das Problem, und das werden auch einige Zuschauer, wie du ja schon gesagt hast, haben, es werden wieder welche Kandidaten fürs Dschungelcamp gesucht. Ich glaube, man braucht mehr Sendungen. Das klingt jetzt abgedreht, aber das wird man nicht hinkriegen, aber man braucht mehr Sendungen, um sich an diese Menschen zu gewöhnen. Und das haben wir nicht. Und das ist halt auch das große, große Problem, dass dieser Vorentscheid, wie er jetzt da ist, einfach reingeworfen wird ins Programm, mit ein bisschen Werbung davor, aber dieses Image, was sich da jetzt in den letzten Jahren aufgebaut hat, wir werden sowieso Letzter und so weiter und so fort, das hat sich so in die Köpfe eingebrannt, dass das leider immer zum Scheitern verurteilt ist, dass dieser Vorentscheid mal richtig vernünftig erstens eine Akzeptanz hat und sich auch mal also von der Quote her auch verbessern und steigern kann. Und dass dieses Image zu verändern, da braucht man irgendwie ein anderes Konzept. Das Konzept kenne ich auch nicht. Das ist auch sehr, sehr schwierig, so etwas zu entwickeln, aber man braucht irgendwie ein Konzept, was sich trägt und auf Dauer weiter existiert und nicht so oft verdoktert wird oder herumgedoktert wird. Ja, also ich glaube tatsächlich, im Moment glaube ich nicht, dass man dieses mit diesen mehr Shows irgendwie machen muss. Ich glaube, eine kompakte Show, ich glaube, dieses Drumherum, also ich glaube, die Bewerbung, die da gemacht wird, das ist nicht so ausreichend, wie du schon sagst, es wird dann einfach so plötzlich ins Programm reingeworfen und dann sieht der Zuschauer irgendwie am Freitag so 19.30 Uhr das erste Mal den Trailer. Ach ja, heute Abend, 19:15, ach ist das? Ach naja, muss man sich das antun? Ja. So, der Freitag war natürlich schon ganz nützlich, weil es ging ja auch ein bisschen länger. Es wurde ja dann auch diese Punktevergabe wurde ja ein bisschen ausführlicher gemacht. Dieses Mal war ja die internationale Jury. Da hat ja jeder Einzelne aus der internationalen Jury auch seine 12 Punkte bekannt gegeben. Genau. Und und insofern war das ja irgendwie halt auch so ein bisschen, ich glaube, da muss einfach so ein bisschen mehr noch so in der Pressearbeit auch getan werden, um das ein bisschen dem Zuschauer auch näher zu bringen. Und ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, an dieser typisch deutschen Mentalität, ne? Also es war ja so eine, ja. Es war ja noch, wir hatten ja auch noch diverse Intervall-Acts. Da ist dann viel zu viele, viel zu viele Intervall-Ex. Ja, können wir gleich nochmal, aber ich wollte nur mal eben Lena mal rausgreifen, wo dann wieder diese Vergangenheitsschwelger war, ja, die muss eigentlich wieder hinfahren und das Ganze irgendwie machen. Nur war es ja so, bei Lena wurde ja das Vollplayback irgendwie halt eingespielt und sie hat dann nochmal so drüber gesungen, weil auch nach wie vor ich bin schon auch ein Lena-Fan und trotzdem denke ich so, naja, aber sie ist nicht die größte Sängerin. Also sie macht das schon, sie hat da so eine Optik da gestern auch auf der Bühne dann gehabt, die ich auch super fand und so. Aber das ist dann so immer so dieses Rückwärtsgewandte. So, und man muss dann auch mal dieses Neue auch mal annehmen. So, jetzt haben dann Sisters irgendwie halt gewonnen und jetzt muss man das auch annehmen. In irgendeiner Form ist es ja, also ich habe ja neulich beim französischen Vorentscheid, da habe ich ja auch irgendwie so gerantet und es geht ja gar nicht und so irgendwie. Man muss es aber auch annehmen. Man muss das irgendwie annehmen, das ist jetzt der Sieger oder in dem Fall sind es jetzt die zwei Siegerinnen und da müssen wir als Deutsche auch mal ein bisschen mehr dazu stehen, irgendwie, ja, das sind jetzt unsere Vertreter und das müssen wir, und dann sind wir eben vielleicht nachher wieder 18. Aber scheiß doch drauf, es gibt auch 2020 wieder ein ESC und ja, irgendwann werden wir dieses Scheißding auch mal gewinnen. Und das glaube ich, dass es kann nicht mehr bei 42 Teilnehmern oder dann im Finale bei 26 kann nicht mehr Deutschland immer jedes Jahr gewinnen. Und das haben wir ja auch in der, und die Statistik von Deutschland insgesamt ist ja gar nicht so schlecht. Also wir haben vielleicht mal eine Durchstrecke jetzt gehabt von 5 Jahren. Vielleicht sind wir auch im dieses Jahr auch wieder nicht so doll. Aber da müssen wir als Deutsche auch mal so ein bisschen auch ein bisschen entspannter sein und nicht immer denken, wir müssen immer gewinnen und so weiter. Und das ist auch so eine Geschichte, die man da irgendwie halt mit berücksichtigen muss. Und Ja, und wie gesagt, und wenn es eben halt so ein bisschen versucht worden ist, die da so drunter zu schieben und es hat dann irgendwie geklappt und so weiter. Also das wird sich ja noch irgendwie noch mal so in der nächsten Zeit recherchieren lassen irgendwie, ob das so ist. Das finde ich dann schon ein bisschen bescheuert, weil dann kann man wirklich auch eine interne Auswahl irgendwie machen, ne? Ja, dann kann man auch diese ganze Show, diese ganzen Kosten, die man für Moderation, all die ganze Produktion hat, auch in eine komplette interne Auswahl einstecken, ja. mit Songwriting, mit Künstler und so weiter. Und dann würde man auch jemanden finden, der sagt, gut, der auch vielleicht bekannter ist und der sich dann nicht dieser ganzen Show, so die wir jetzt gestern gesehen haben, stellen muss. Ja. So. Ja. Das Problem, was wir da haben, ist dann, dass das wieder beim deutschen Publikum nicht gut ankommt. Das ist ja auch wieder so eine Krux, die man dann hat. Entweder ist das scheiße oder die andere Variante ist scheiße. Also irgendwie wird man da auch keinen vernünftigen Weg finden. Aber obwohl wir wissen ja, dass auch interne Auswahlen nicht unbedingt schlecht sein müssen. Ja. Gab es da sehr viele gute Beispiele. Also deswegen, wir werden sehen, wie sie abschneiden. Und ich bin gespannt, was der NDR macht, wenn sie nicht gut abschneiden sollten. Wenn sie nicht gut abschneiden, was dann der NDR tut. Ja. Da bin ich wirklich gespannt, weil jetzt wieder sagen, Merkel ist schuld, die anderen Sachen sind irgendwie schuld, die Zuschauer sind schuld, die Jury ist schuld. Nee, das ist dann etwas, wo man dann sagen muss, dann müsst ihr euch überlegen, wie macht man diese Show vernünftig oder verändert sie so dahin, dass es jetzt endlich mal ein Konzept gibt, was man nicht immer wieder verändert. Wie fandst du denn die Dramaturgie der Punktevergabe? Also man hat sich ja dieses Jahr dann irgendwie mit der sehr internationalen Jury ein bisschen mehr Zeit gelassen. Jeder einzelne dieser 20 Leute, also Ruth Lorenzo war ja dabei, Margret Berger aus Norwegen, also so wirklich auch bekannte Leute, ne, die das machen. Einige schrieben ja, es ist irgendwie ein bisschen zu lang gewesen und so unter dem Motto, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 2 Tage oder so. Aber ich fand's besser. Ich fand's jetzt auch ein bisschen durchdachter. Weil das andere war ja irgendwie total komisch überlegt. So. Das fand ich durchdachter. Mhm. Besser. Von der Inszenierung dieser ganzen Punkteauswahl. Von daher kann ich da jetzt auch nicht großartig meckern. Ich glaube, das kann man so machen, wie sie es jetzt gemacht haben. Da würde ich jetzt auch jetzt nicht, klar hat es jetzt lange gedauert, weil jeder einzelne Jurymitglied aus der internationalen Jury da erstmal gucken musste. Was aber auch ein Geschmäckle hat, ist, dass unser lieber Vertreter von Deutschland, der in der Jury dabei war, der einer von den zwei Sisters als Mentor von The Voice Kids hatte. Yeah. Also auch da wieder Geschmäckle drin. Also da kommt man immer weiter mit Geschmäcklen raussuchen. Also ich fand das gut, so wie es wieder von Inszenierung ist, aber es hat aber wieder auch wieder Geschmäckle. So. Ja, die Carlotta, ne? Die Carlotta Truman, die 12 Punkte. Die hat Voice Kids gewonnen und da war sie im Team von jetzt, von dem Sänger Gucken wir gleich, ne? Von dem Sänger von Revolverheld. Ist auch nicht so wichtig, der Name. Aber diese 12 Punkte, gut, die haben jetzt nicht den großen Ausschlag gegeben, aber das ist schon, hat schon ein kleines Geschmäckle. Ja, dann müsste man tatsächlich dann irgendwie sagen, ja gut, dann geht's halt nicht, dann kann der halt nicht in der Jury sein. Ne? Ja. Dann muss man das irgendwie rausnehmen, weil sonst ist der zuvor Also ich finde ja sowieso, eigentlich gehört da auch kein Deutscher rein. Also wenn man eine internationale Jury macht, dann, ich meine, wir dürfen ja beim ESC auch nicht selber uns 12 Punkte geben. Ja. Ja. Und dann würde ich dann einfach auch lieber jemanden da reinsetzen, der, weiß ich nicht, von noch woher kommt. Dann hätte ich das irgendwie halt lieber gemacht, weil man will ja mit diesem Gewerk irgendwie halt von außerhalb die Stimmen irgendwie reinkommen lassen. Mhm. Also man kann mit Sicherheit irgendwie auch auf die internationale Jury verzichten, wenn man beim ESC darauf verzichten würde. So will man ja natürlich irgendwie das auch so ein bisschen ähnlich abbilden. Also diese Punktevergabe wird ja jetzt auch in fast allen Vorentscheiden eigentlich gleich gemacht mit dieser Kumulierung und so weiter, wo man eigentlich nicht bis zuletzt weiß, wer könnte jetzt irgendwie halt gewonnen haben. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Also es wurde auch von einigen als ein bisschen zu lang empfunden. Kann man so sehen, aber finde ich jetzt aber auch nicht so dramatisch, was jetzt, wie das jetzt lief. Also von daher, aber dass man da bei der Jury-Bewertung Deutschland als Faktor rauslässt, wäre eine vernünftige Entscheidung. Ja. Weil dann haben wir wirklich dieses Jury-Voting, wie wir es kennen. Ja. und nicht irgendwie noch jeden Deutschen, der dann irgendwie das noch beeinflussen kann. So. Ja. Das wäre gut, nur war dann, ich glaube, dann wäre das dann nur war von der Dramaturgie her als letzter, das, jetzt sieht es so aus, ne, als wenn er den dann jetzt sozusagen dann dazu verholfen hätte, aber nichtsdestotrotz hat er ihnen halt 12 Punkte gegeben und dann denkt man so, naja gut, also es wäre ja genauso dumm, wenn er jetzt anders denken würde, ja gut, ich kann ihnen jetzt keine 12 Punkte geben, weil so, und dann gibt er denen nur 3 und das wäre ja auch ungerecht, weil er kann halt nicht neutral darüber abstimmen. Ne, das, genau. Das ist halt dann auch so. Naja, gut, und dann. Ach, Johannes Strate hieß der übrigens, der gute Mann von Revolverheld. Ja. Johannes Strate. Und dann aber war ja bei dem Panel. Eurovisionspanel. Da war ja dann die Gifhorn heißt sie, glaube ich, ne? Anke Gifhorn. Ja, und William. Und William Lee, der ja jetzt ein bisschen auch in der Kritik steht, weil er mit Dieben zusammen ja beim rumänischen Vorentscheid da ja auch irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Teilnehmerin jetzt weitergekommen ist und nicht eine andere favorisierte. Da ging ja auch eine Diskussion darüber los, ob jetzt ein ESC-Journalist oder aber, so sich dafür irgendwie halt rüberziehen aber, kann. Aber was ich ein bisschen komisch finde, ist, es hieß ja immer, dass die deutschen Zuschauer immer sehr, sehr nah an dem Ergebnis des ESC sind. So. Warum ist jetzt William Lee dabei? Das müssen wir irgendwie mal erklären, warum. Ja, und zumal ist es jetzt natürlich auch, kommt natürlich noch dazu, er sitzt jetzt gefühlt eigentlich mittlerweile in fast allen Juries irgendwie mit drin. Fast allen Juries, ja. Und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, so wie kann das sein, dass jemand, der eigentlich journalistisch auf den ESC schauen will, da irgendwie das Geschehen jetzt plötzlich mit beeinflusst. Also ich meine, dann muss er sich bei der EBU irgendwie halt da einkaufen und da irgendeine Position beziehen und da irgendwas machen, dann kann man das sicherlich irgendwie so tun. Wobei auch Jan-Ola Sand würde sich ja auch nicht in so eine Jury setzen, weil er da natürlich auch nicht mehr neutral wäre. Und das ist auch, also da habe ich auch so, ich meine, auch bei der Anke Gifhorn ist es dann auch so, die ist ja irgendwie auch so Casting-Managerin und so weiter. Also das ist jetzt nicht auch so aus Lust an der Freude sitzt die da drin, sondern die scheint da auch irgendwie so ein bisschen da eingekauft zu sein in dieses Panel. Also da weiß man dann auch irgendwie halt nicht so, sind die jetzt wirklich so ausgewählt, weil das so mathematisch und so weiter irgendwie bei der Bewertung irgendwie sehr nah dran war oder weil jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Und das ist natürlich dann irgendwie halt auch nicht unbedingt dann aber so durchgehen. Sie sehe ich aber noch neutraler als William Lee. Ja, das stimmt. Ja, ne, da, weil sie nicht jetzt irgendwie, sie ist wahrscheinlich auch Fan, das kann schon sein. Aber sie ist jetzt nicht diese, hat nicht diesen Hintergrund, ich spiele Journalist und bin Fan. Also spiele Journalist, er ist ja Journalist. Ich will ihn jetzt nicht niedermachen. Aber das hat auch wieder einen Geschmack. Also es gab mehrere Dinge, die diesmal ein Geschmäckle haben, wo ich mir sage, muss das sein? Muss das wirklich so sein? Und ich glaube, da muss man, glaube ich, echt noch mal ein bisschen an diesen Wertungssystem, nicht System selber, aber an diesen Konstrukt, wer sitzt da überhaupt drin, noch mal ein bisschen feilen. Also der Deutsche muss raus, dann muss ein Fan, jemand von der Fanseite oder von den großen Fanseiten raus, weil das ist auch, hat auch immer so ein und da muss halt noch ein bisschen was passieren und halt auch unsere lieber dieser Complete Act, der darf auch nicht mehr so stattfinden. Ja, oder man muss halt dann einen Vorentscheid machen, der wieder aus lauter solchen Complete Acts irgendwie halt besteht. So. Ja. Also dann fragt man wieder die gängigen Plattenlabels und dann schicken die halt irgendwie ein oder zwei Leute. Aber dann muss es trotzdem diese Punktebewertungen geben. Da muss es trotzdem diese Bewertungen aus Jury, Panel und Televoton geben, weil das ist, glaube ich, ziemlich von der Art und Weise, wie man den Song dann bewertet, glaube ich, auch eine sehr, sehr sinnige Form. So. Naja, gut, erstmal ist es ja so, weil man ja halt nicht die großen Namen kriegt oder teilweise möchte man das ja auch so nicht. Bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig, das über solche Wege irgendwie halt dann rauszusuchen. Genau. Und also wie gesagt, diese Sache auch so mit den Songwriting-Camps und wir können ja jetzt irgendwie auch sehen, da kommt ja auch wirklich was bei raus. Und ich glaube, das ist übrigens auch jetzt keine Geschichte, die jetzt irgendwie nur so erdacht ist, so für den deutschen Vorentscheid, sondern ich glaube, das gibt es öfter irgendwie, dass es so Songwriting-Camps irgendwie gibt, wenn jetzt irgendwie so. Ich glaube, in Dänemark gab es das jetzt auch. Nein, das ich meine jetzt so allgemein, wenn jetzt so Alben irgendwie gemacht werden sollen und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie auch eine Erfindung, die jetzt irgendwie sich jetzt Herr Schreiber ausgedacht hat, sondern ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich, dass man auch wirklich auf wenige Tage irgendwie sehr konzentriert irgendwie an so Themen arbeitet und Songs fertig schreibt und mitunter vielleicht nach ein, zwei Tagen sogar mit einem Song schon fertig ist und ihn dann schon irgendwie fast aufnehmen kann. Also ich glaube, die Idee, die sollte wirklich auch weiter bezogen werden, weil da sind schon sehr gute Sachen irgendwie bei rausgekommen und da sind ja auch Songs jetzt dabei, die kann man sich jetzt ohne weiteres auch für die Zukunft in seine Playlists irgendwie halt reinschieben und hört sie dann mit Sicherheit auch in 5 Jahren noch mal gerne. Also das glaube ich ist dann irgendwie auch ganz gut. Ja, also ich finde auch eine gewisse Dramaturgie muss so eine Punktevergabe irgendwie auch haben. Also das finde ich ist dann einfach so. Wollen wir noch mal kurz über die Intervall-Acts sprechen? Denn ich fand das ein bisschen too much. Viel zu viele Intervall-Acts. Mir hätten auch 2 Stück gereicht als diese 4 Stück. 4 Stück hatten wir, ne? 4 Intervall-Acts? Oder 5? Ja, also Michael Schulte hat seinen neuen Song irgendwie gespielt, ne? Dann genau. Lena. Zweimal, Lena, dann zweimal Lindenberg. Nee, davor war noch Revolverheld, ne? Held, ja, genau. Also viel zu, und das hat den Quoten auch nicht positiv gebracht, weil ich fand eigentlich Lindenberg ein bisschen überflüssig, weil man dann ja nach das Konzert ausgestrahlt hat oder das Konzert und die Doku von ihm. Also man wollte ihn irgendwie noch mal pushen da drin, aber das fand ich irgendwie nicht gut. Hatte er ja so eine Udo Lindenberg Werbeshow und das Schlimme fand ich, das haben wir beide ja gemerkt, dass Udo Lindenberg nicht live gesungen hat, sondern Playback und er den Einsatz verpasst hat. Ja, so halb und halb. Ich glaube, er hat auch irgendwie so auf die eigene Songspur gesungen. Irgendwie, das war so ganz seltsam, aber jedenfalls ganz am Anfang hatte er dann den Einsatz irgendwie halt nicht. Und ich glaube, irgendwie nachher auch irgendwie war es auch alles ein bisschen, ja, also Udo ist ja sowieso sehr, sehr speziell. Aber ich fand, dass er da nicht wirklich so gut reingepasst hat. Und ja, und dann wurde da auch so ein fettes Setting da irgendwie aufgebaut, so wie bei so einem Unplugged-Konzert und so weiter. Und ja, und das war natürlich auch alles natürlich sehr professionell. Und das Problem ist halt ja bei der Geschichte, es lässt dann auch die Vorentscheidsteilnehmer auch dann leider sehr dünn aussehen dagegen. Und dann kommen auch gerne viele dazu, die dann sagen, ja, seht ihr ja, solche Leute müsst ihr da. Ich meine, Udo Lindenberg beim ESC zu schicken, da würden alle in Europa sagen, was ist das denn für ein Opa? Also den kennt ja mitunter außerhalb des deutschsprachigen Raumes ja niemand. Also ich glaube, dass das wäre auch keine gute Idee. Und das sind halt natürlich auch immer so Geschichten, ja, da möchte man natürlich dann die Quote noch ein bisschen aufpeppen. Und wie man ja sah, im Publikum saßen ja auch Leute da, die nur wegen Udo irgendwie auch gekommen sind. Also ganz klar, für 39 € mal eben Udo Lindenberg sehen, ich meine, das ist natürlich auch irgendwie ein guter Preis. Also das ist natürlich irgendwie, da lässt man sich dann auch die anderen Songs irgendwie ergehen. Aber ob das immer so eine gute Idee ist, also Lena fand ich da sehr gut. Also die hatte ja nun auch einen absoluten Heimvorteil irgendwie. Sie sind ja auch ausgerastet, das Publikum. Ja. Also von daher kann sie da jetzt nicht sagen, es hätte gepasst. Michael hat auch gepasst mit seinem neuen Song. Also es war auch okay. Revolverheld, darüber kann man auch ja, und bei Lena streiten. Aber er saß ja in der Jury, ne? Also Lena war es halt dann tatsächlich so, sie hat da dieses Thank You dann auch mit einem super Staging mit ganz vielen Tänzern. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Tribute zu Karl Lagerfeld war, der mal gesagt hat, irgendwie wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und sie hatten alle so weiße Jogginghosen da irgendwie an, so Jogging-Sachen. Ja. Sah aber sehr stylisch aus. Also sie war wieder genau auf den Punkt und also so was Style, Fashion und so weiter ist, da hat sie ja auch absolutes gutes Händchen dabei. Und wie gesagt, sie war auch glaube ich, trotzdem sehr gerührt von den Reaktionen aus dem Publikum, als Barbara Schöneberger und Linda Zervakis sie angesagt haben. Da konnte man sie schon gar nicht mehr hören, weil die Leute alle so gejubelt haben irgendwie. Und also das war wirklich, das war so ein Nachhausekommen und das war schon irgendwie auch sehr, sehr gut. Hat natürlich auch wieder dazu geführt, zu den Stimmen, die gesagt haben, oh, ihr müsst unbedingt wieder Lena hinschicken. Ich glaube nicht, dass Lena beim ESC heute noch irgendeinen Start machen würde. Also Ich glaube, nein, ich gar nicht mehr. Ich kann mir das glaube ich, das macht sie nicht mehr. Ja, das, sie hat neulich bei Imre Grimm von der Hatz irgendwie auch ein Interview gegeben und sie hat jetzt auch im Interview gesagt, also jetzt langsam kann sie sich auch mit dieser Rolle, sie war mal beim ESC, kann sie sich auch wieder mit anfreunden. Da hatte sie wohl mal auch ein paar Jahre ziemliche Probleme damit irgendwie. Ja klar, weil du natürlich auch in Verbindung damit gebracht wirst und andererseits bist du eben halt auch deswegen auch groß geworden. Das sagt sie ja auch selber. Und insofern ist das auch, und also, ich sag mal, man sollte auf Lena auch nicht immer so doll einknüppeln irgendwie, das ist auch nicht gerechtfertigt. Also, ich finde, das ist definitiv nicht. Ist halt dann irgendwie. Ich meine, sie hat mit 19 da angefangen, hatte den Auftritt, das ist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her, fast 10 Jahre her. Und von daher soll, sie hat einen Vorteil, sie hat eine Musikkarriere, die sie weiterführen kann, die auch relativ erfolgreich ist. Ja. Also ich glaube, das hat ihr schon geholfen und sie hat ja auch eine depressive Phase gehabt. Jetzt sie wurde ja auch mit Hasskommentaren und sowas. Also ich glaube, das muss nicht sein und ich glaube, dass sie trotz alledem eine gute Karriere hingelegt hat, trotz dieses Gewinn. Ich glaube, der Gewinn hat ihr noch mal ein bisschen die Unterstützung gegeben, die sie vorher vielleicht gar nicht so gehabt hätte. Also durch den ESC ist sie zumindest in der ESC-Geschichte ist sie schon mal unsterblich. Also sie hat das Ding gewonnen und wird immer in dieser Tabelle irgendwie, da kann sie ja keiner rauslöschen irgendwie, es wäre auch ein bisschen dumm. Also da ist sie jetzt drin, da arbeiten Tausende von Künstlern drauf hin, die das gerne mal möchten. Also das kann ihr kein Mensch mehr nehmen. Und das hat sie auch damals bravourös irgendwie halt auch gemacht. Und und ja, ein Revolverheld, gut, das ist halt dann irgendwie Revolverheld gewesen. Ich weiß nicht, habe ich jetzt auch, und mit Udo Lindenberg. Ja, du hast recht, Revolverheld ist Revolverheld und mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, also der Strate ist auch sehr sympathisch und alles, aber es ist halt auch irgendwie, ja, gut, also. Revolverheld. Ja, weiß man jetzt auch nicht, ja, gut, weil er auf der Reeperbahn da immer bei dieser Vorsendung da irgendwie vorm ESC dann immer mit auftritt, wo man dann auch immer sagt, ja, warum treten eigentlich nicht Revolverheld mal irgendwie beim ESC an und so weiter, ja, gut, weiß man auch wahrscheinlich warum, die wollen sich dem Hate Speech und so weiter da auch nicht aussetzen. Der da so kommt. Ja. Und Udo Lindenberg hat da irgendwie so Walk on the Wild Side da irgendwie so ein Cover gemacht, König von Scheißegalien. Ja, ist halt Udo, ne? Also, und wie gesagt, das hat mich auch ein bisschen mehr, also es hat mich auch schon, ich habe das eigentlich auch schon so gedacht, als ich die Pressemitteilung damals gelesen habe, Udo Lindenberg kommt, da habe ich so gedacht, ja, das ist reine Promo. Also da ist halt wirklich keine. Ja, natürlich. So, natürlich ist das Promo, sonst würden sich die Leute ja nicht dahin stellen. Ja, ich kann es auch verstehen, wenn man dann sagt, ja gut, also das ist halt wegen der Einschaltquote irgendwie, es sollen auch ein paar Leute mehr einschalten, die sich nicht nur immer ganzjährig mit dem ESC beschäftigen, kann ich auch alles verstehen, aber das passt irgendwie, finde ich, auch so irgendwie von der Zielgruppe auch nicht so ganz. Also dann lieber mal in der ARD so einen Udo Lindenberg-Abend machen, den gucke ich mir dann auch gerne an und dann passt das irgendwie halt auch und also, ja, ich muss auch nicht immer, keine Panik und so, also das, keine Panik auf der Technik und so, ne, das weißt du doch so, Udo Lindenberg, das war der Sonderzug nach Adlershof und so. Ja, genau. Ja, genau. Ja, der Sonderzug nach Adlershof, so sollten wir eigentlich unsere Folge eigentlich nennen, das ist eigentlich. Ja, das wäre eine gute Idee, Sonderzug nach Adlershof. Ja, ist gekauft. Ist gekauft, okay. Das machen wir dann mal so. Mal ein Fazit. Ich hab ja vorhin schon gerantet, irgendwie sag du doch mal, wie du das insgesamt findest. Also ich glaube, Stellschrauben müssen geschraubt werden, das habe ich ja schon gesagt. Vom Prinzip her gut, ob das dann so wirklich so bleibt, nach dem, nach dem, nach dem, nach der Platzierung, die wir noch nicht kennen, natürlich. Ob das so bleibt, das werden wir sehen. Was, wie der NDR darauf reagiert, ob er dann nochmal Stellschrauben rumdreht. Aber vom Prinzip her finde ich es gut. Nur bitte die Complete X bitte rauslassen. Das halt, davon halte ich gar nichts. Und das hat auch das Bild ein bisschen komisch hingelegt. Und leider muss ich dazu sagen, hat nach der Verkündung des Siegers auch das Publikum etwas gebuht. Das hat man jetzt nicht so laut gehört, das hat man aber mitgekriegt. Und ich glaube, das wäre bei den Leuten, die einem Songwriting Camp waren und sich die Songs geschrieben haben, wäre das, glaube ich, nicht so passiert. Wenn das wäre halt ein anderer Geschmack dahinter, so, ne, wenn jetzt auch immer ein Complete Act dazu kommt. Aber das muss der NDR sich selber mal als Analyse irgendwie hinlegen. Ob sich das dann verändert, das werden wir sehen. Ich habe jetzt gar keine Erwartung daran, aber vom Prinzip her ist das ein guter Vorentscheid gewesen von den letzten Jahren her, aber es müssen da definitiv noch Schrauben gedreht werden, damit das auch gerechter irgendwie ist. Ja. Ja. Ja, also ja. Ich meine, das Gebuhe, das geht natürlich gar nicht, ne? Das ist eigentlich nicht. Ist so irgendwie, ja, dann hält man sich zurück, dann findet man das doof und dann, also das hat kein Künstler irgendwie, das ist ja manchmal auch beim ESC so, wenn die dann irgendwie aus Russland oder so kommen, ja, mag man die Politik aus Russland nicht so toll finden, aber da hat trotzdem der Künstler nichts mit zu tun und der stellt sich mit seinem ganzen Charakter und so weiter da auf die Bühne, kehrt sein Innerstes zu oberst irgendwie und das sollte man irgendwie da auch nicht wirklich machen. Mir ist doch tatsächlich, wäre mir jetzt eben gerade dann wieder durch die Lappen gegangen, dass Dr. Sanremo uns ja noch was zum deutschen Vorentscheid geschrieben hat. Genau, das machen wir jetzt auch nochmal. Das lesen wir dann jetzt nochmal vor. Der war nämlich heute Nacht nochmal sehr fleißig. Ich habe noch relativ lange noch irgendwie am Computer gesessen, auf einmal ploppte da was auf, so ja, sie sollen einen Kommentar moderieren. Kommentar, gut. Und er schreibt jetzt irgendwie, hurra, wir haben den Beitrag für Deutschland 2019 und ich muss sagen, der gefällt mir so gut und stellt die ganzen jetzigen ESC-Teilnehmer in den Schatten. Als die Songs gestern um 0 Uhr veröffentlicht wurden, Thomas Schreiber und Co. haben doch eigentlich gesagt, dass man die Songs erst bei der Show gehört oder nicht, habe ich direkt gespürt, dass Sisters gewinnt. Ja. Deswegen gingen auch mehrere Anrufe von mir direkt an sie bei der Show. Die beiden Interpreten Laurita und Carlotta wirken so sympathisch und ich hoffe, dass Eurovision.de uns ganz viele Berichte über ihre Road to Tel Aviv präsentieren. Generell fand ich den Vorentscheid klasse. Linda Zervakis war natürlich bei weitem nicht so unterhaltsam wie Barbara Schöneberger, aber im Gegensatz vom Vorjahr zusammen mit Elton war die Moderation definitiv besser. Ellie Ryan hat von mir auch einen Anruf bekommen, da ich ihre Lichtshow sehr spektakulär fand. Bibi Thomas hat natürlich enttäuscht und das Trampolinspringen auf der Bühne war jetzt auch nicht gerade unterhaltsam. Dass Makeda so viele Stimmen von der Jury bekommen hat, kann ich nicht verstehen. Ich fand den Song ziemlich langweilig. Lily Among Clouds fand ich für den Vorentscheid in Ordnung, wäre aber beim Song Contest in Tel Aviv bestimmt nicht stark aufgefallen. Linus Bruns Song hatte eine interessante Message, aber klingt halt wie circa jedes zweite Lied im Radio. Für Gregor Hegele hätte ich mir auch gern ein paar Punkte mehr gewünscht. Wäre echt toll, wenn vielleicht einer der Teilnehmer dieses Jahr nicht den Vorentscheid gewonnen. Hä? Was? Noch? Das muss ja. Diesen Vorentscheid nicht gewonnen haben, es nochmal versuchen würden in den nächsten Jahren. Besonders Ellie Ryan. Ich hoffe sehr, dass Sisters es am 18. Mai in Tel Aviv unter die Top 5 schaffen. Ich finde den Song absolut klasse und auch diese schlichte Performance auf der Bühne passt gut zu dem Song. Die Komponistin des Songs, Laurel Barker, hat übrigens auch den Song dieses Jahr für Großbritannien geschrieben. Also zwei Songs für zwei Big Five Länder. Ja, also wie gesagt, das geht jetzt auch nochmal so weiter. Also das könnt ihr dann beim ESC Greenroom 24 den Kommentar da auch noch weiterlesen. Also er gibt sich sehr viel Mühe. Nochmal vielen Dank dafür. Ja. Wir hätten ihn beinahe jetzt irgendwie vergessen. Aber das ist nochmal eine andere Farbe, dass jetzt tatsächlich auch jemand dafür brennt, dass er jetzt die Sisters jetzt irgendwie wirklich so weit vorne sieht. Die Geschmäcker sind halt tatsächlich irgendwie sehr, auch ganz sehr anders. Verschieden, und wir sind natürlich am 18. Mai oder am 19. Mai morgens sind wir dann natürlich auch ein bisschen schlauer da irgendwie halt auch. Ja, genau. Ja. Haben wir sonst noch was zum deutschen Vorentscheid? Nee. Also, ich glaube nicht, wir haben alles gesagt, oder? Und ja, dann würde ich mal sagen, dann schreibt uns auch gerne noch Kommentare dazu. Oder genau. Unter dem Hashtag ESC Greenroom 25 könnt ihr uns auch bei Twitter irgendwie schreiben. Sehr gerne, ich genau. Ich glaube, dann schließen wir mal das Kapitel zum deutschen Vorentscheid. Deutschen Vorentscheid. Und dann, können wir ja noch mal ganz kurz antippen, was sonst noch wichtig war vielleicht. Ja, Australien darf jetzt die nächsten 5 Male am ESC teilnehmen. Das hat die EBU so entschieden. Das heißt, in den nächsten 5 Jahren werden wir sie noch mal sehen, hören und ja, in den Halbfinals sehen. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ja. Das heißt, sie werden diese Wochen jetzt nicht mehr immer eingeladen werden, sondern sie sind die nächsten 5 Jahre eingeladen. Das ist ja so ein Thema, wo die eine Hälfte sagt, Australien hat da überhaupt nichts zu suchen und die anderen sagen, oh ja, Australien ja, genau. Ist geil. Also die einen freuen sich, die anderen nicht so. Aber ich finde, dass Australien da auch irgendwie dazugehört, finde ich. Und das ist einfach so ein. Und die machen ja auch einen tollen Job. Ja. Also, wenn ich jetzt den ersten Vorentscheid von denen gesehen habe, das ist eine mega geile Show gewesen. Über den Song kann man sich streiten, aber vom Prinzip her muss sich die BBC da so ein bisschen in die Ecke stellen und schmollen. Ja. So. Also von daher, die Australier machen es gut und ich hoffe, sie machen es auch so weiter, wie sie es jetzt bisher gemacht haben. Ja, und vielleicht nochmal um auch einen ganz kleinen Schlenker noch zum deutschen Vorentscheid, aber auch mit Ausblick auch auf den ganzen ESC. Es gibt ja auch schon wieder Wettquoten auch für den ESC. Ja. Bevor die Songs rauskamen, war Deutschland irgendwie halt auch schon relativ gut gelistet. Jetzt im Moment aktuell, Stand 23. Februar, sind die Deutschen nach wie vor auf Platz 5 bei den Wetten. Davor sind noch die Niederlande, Italien, Schweden und Russland, wobei wir bei einigen auch noch gar nicht wissen, was die da singen. Also insbesondere bei den Niederlanden. In Schweden wissen wir es noch gar nicht. Und in Russland wissen wir nur, dass Sergej Lazarev von 2016 nochmal in 2019 irgendwie halt antritt. Also das ist halt sehr individuell. Also Schweden ist natürlich, weil die Schweden halt immer gute Platzierungen haben, tippen die Leute da irgendwie halt da drauf. Aber Deutschland ist jetzt in den Quoten zumindest auch immer noch auf Platz 5. Und im letzten Jahr hat sich das ja nachher in der Platzierung auch ganz gut abgebildet. Also die Wetten sind ja manchmal auch so ein kleiner Gradmesser irgendwie, um rauszufinden, ein gutes Barometer, um rauszufinden, irgendwie, wie da jetzt so die Stimmung ist. Also kann man jetzt mal so stehen lassen, ist jetzt nichts in Marmor gemeißeltes, aber kann man nochmal sagen, so Platz 6 wäre Belgien, Platz 7 wäre Zypern, Platz 8 wäre Frankreich, Platz 9 wäre Norwegen und Platz 10 wäre dann Armenien und die anderen finden sich dann in den darauffolgenden Plätzen. Wir können das ja dann nochmal in den Shownotes irgendwie auch nochmal verlinken. Da kann man dann auch den aktuellen Stand dann sozusagen da auch in jedes Mal abfragen und kann es dann so ein bisschen weiterverfolgen, wie sich das irgendwie auch entwickelt. Ja, hättest du noch was? Gut. Nö. Eigentlich nicht. Ja, ich kann noch mal ganz kurz irgendwie vielleicht auch fast schon so ein bisschen in eigener Sache irgendwie halt auch noch mal weitergeben, weil es mich ja speziell ja auch irgendwie betroffen hat. Wir sind alle so vom Stuhl gefallen am Dienstag, weil die Preise für die Tickets in Tel Aviv, also ich will nicht sagen, dass man da ein kleines Einfamilienhaus lässt, wenn man da irgendwie so ein ganzes Paket irgendwie kauft, aber es ist schon sehr, sehr grenzwertig. Also da wurden jetzt für die einzelnen Karten so teilweise für das große Finale Greenroom VIP-Bereich beziehungsweise Golden Ring, das ist sozusagen so ein kleiner Graben zwischen der Bühne und nochmal so ein Laufsteg für die Künstler. Dazwischen kann man da irgendwie auch halt Stehplätze bekommen, die so bei 366 Euro halt liegen. Und das ist schon eine Hausnummer. Also es wurde davon gesprochen, die Fanclubs, die handeln ja auch mit dem dortigen Sender dann immer sogenannte Fanpakete aus, wo es dann hieß, die sollen dann bis zu 1600 Euro irgendwie halt kosten. Das war jetzt dann nicht so der Fall. Man darf da jetzt nicht so über die Konditionen wirklich drüber reden. Das ist noch sehr moderat, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie, ich sag mal so, dass das, was ich da jetzt im Moment bezahle, ist fast die Hälfte dessen, was ich für mein Hotel jetzt da irgendwie ausgebe. Und ich habe noch ein relativ günstiges Hotel. Also bei ESC Kompakt hieß es ungefähr, die Preise in wo die Preise in Lissabon aufhörten, fangen sie erst in Tel Aviv irgendwie halt an. Das hat ein bisschen zur Folge, irgendwas habe ich gelesen, 7300 Plätze oder Zuschauer können dort in die Halle, also direkt in die Halle zur Bühne, und etwa 3000 hat nochmal die EBU jetzt schon mal vorweg irgendwie halt abgezweigt, dass halt also 4-3 irgendwie ungefähr reinkommen können, und die sollen sozusagen dann jetzt den ganzen Bums irgendwie halt bezahlen. Das ist schon irgendwie eine ganz schöne Hausnummer, und natürlich ganz bestimmte Gruppen können da einfach dann auch gar nicht mehr zum ESC irgendwie reisen. Und das ist also ich sag mal, jetzt mal abgesehen von Deutschen, ein Moldawier oder Bulgare oder so wird sich das mit Sicherheit auch nicht mehr leisten, außer er ist irgendwie ein Oligarch irgendwie, der jetzt irgendwie die Millionen irgendwo mit Gas oder so macht. Das ist schon irgendwie, also das ist schon eine Hausnummer. Also da muss jetzt schon vor Ort wirklich auch ordentlich was passieren, dass da irgendwie was gehen kann. Also wie wäre denn das bei dir? Was hättest du denn da für eine Grenze, die du da bezahlen würdest für so eine, so eine Karte? Du warst ja noch nie beim ESC, aber sicherlich gerne 300-400 Euro würde ich noch ausgeben. Ob ich dann da zu jeder Show dann gehe, ob ich mir dann wirklich nur eine Show angucke, das müsste man da gucken. Ich würde mir schon Finalkarten kaufen, aber ich weiß, es kommt aber auch immer auf das Land an, wo man dann ist. Ne? Also ich glaube in so anderen Staaten wie Baltikum oder so, wäre es, glaube ich, günstiger. Ich weiß nicht, wie teuer waren denn diese Karten so in Schweden? Ich glaube, ist auch relativ teuer, oder? Ja, also es gibt so Fanpakete irgendwie, wenn man dann im Fanclub ist, man bezahlt immer so um und bei 400, 430 Euro. Da sind dann die drei Live-Shows dabei und die jeweiligen Generalproben. Also es sind sechs Shows, und dann kann man sich das dann so ein bisschen schönreden, dass man jede Karte unter 100 Euro irgendwie halt bekommt. Das geht so, schon. Ne? Das geht ist dann schon irgendwie das geht, so. Ja, ja. Und das ist jetzt einerseits ähnlich, aber es ist schon irgendwie, ich muss jetzt nicht Insolvenz anmelden, wenn ich jetzt wieder aus Tel Aviv zurückkomme. Also ich hatte ja jetzt im Vorwege schon jetzt mal auch Flug und Zwischenunterkunft und so weiter mir jetzt dann auch besorgt, weil ich so in Intervallen, ich will dann irgendwie ab Berlin irgendwie fliegen. Und werde da immer jeweils eine Nacht in Berlin vorher dann irgendwie verbringen. Übrigens im gleichen Hotel, wo ich letztes Jahr beim Deutschen Vorentscheid irgendwie auch genächtigt habe. Also weiß ich schon, was mich da irgendwie erwartet. Und und man fliegt ja ungefähr so 4 Stunden nach Tel Aviv irgendwie. Und das ist alles dann, und man muss ja dann auch noch zum Hotel hinkommen und so weiter. Und und das hatte ich dann schon alles, und als das jetzt irgendwie rauskam, weil man denkt ja so, was soll das schon irgendwie teurer werden, vielleicht 30 Euro mehr oder so, und dann ist das halt irgendwie so eine Hausnummer, und es sind jetzt auch, glaube ich, so wie ich gehört habe, beim Fanclub auch Leute wieder abgesprungen, also wo es schon hieß, ja, du kriegst Karten. Und wo es dann aber hieß, will ich aber nicht, ne? Also das gibt's jetzt auch. Weil es teuer ist. Also eigentlich, ne? Von der Sache her müsste man sogar fast sagen, wir müssten eigentlich alle im Grunde absagen und sagen, wir bleiben fern und seht mal zu, wie ihr eure Karten irgendwie loswerdet. Also es gibt ja auch ein bisschen das Gerücht angeblich, ich glaube es ja nicht, aber dass Madonna angeblich den Intervall-Act im Finale irgendwie machen soll. Wenn dann deswegen die Karten auch so teuer sind, dann muss ich sagen, naja gut, Madonna hätte ich vielleicht gerne vor 20 Jahren im Konzert irgendwie gesehen. man würde sie da mal live sehen, ist in Ordnung, aber ich muss sie nicht unbedingt in einem ESC-Umfeld irgendwie sehen, und das würde dann irgendwie auch unnötig die Kartenpreise hochtreiben. Das finde ich irgendwie dann auch ein bisschen überflüssig, und dann finde ich, dann sollte man sich auf das auch konzentrieren, was der ESC ist, nämlich ein Songwettbewerb. Und also man hat ja schon günstige Intervall-Acts irgendwie auch in den letzten Jahren gemacht. Da muss man ja nicht unbedingt auf solche Superstars irgendwie dann auch zurückgreifen. Nee, also nicht wirklich. Das ist halt so irgendwie, ja gut, aber letztendlich, man zahlt es dann doch und das führt dann natürlich dazu, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie mal gucken muss und nächstes Jahr mal dann ein Jahr mal aussetzen muss, um dann irgendwie auch mal so diese Kosten wieder ein bisschen zu konsolidieren. Also muss man abwarten, welches Land es dann wird irgendwie. Aber das ist schon wirklich eine ganz, ganz komische Sache. Also finde ich jetzt irgendwie auch nicht so toll. Und teuer. Und teuer. Gut. Jo. Ich glaube, das war's. Ich glaube, jetzt sind wir wieder leer geredet. Ja, wir sind sehr leer geredet. Wir haben jetzt schon 2,5 Stunden fast aufgenommen. Aber das war auch notwendig. Alter Schwede. Also, oh ja, definitiv. Also ich würde mal sagen, seid sehr kräftig mit euren Kommentaren. Auf escgreenroom.de findet ihr alles zu diesem Podcast. Und vielleicht könnt ihr uns ja auch mal bei iTunes auch mal ein paar Sterne hinterlassen. Das wäre auch irgendwie ganz groß. Wir sind auch bei Spotify. Ich glaube, da kann man ja sowieso irgendwie nicht jetzt irgendwie irgendwas faven oder iTunes, so. iTunes, radio.de, ich weiß gar nicht, wo überall. Wo genau, wir schon sind. Genau. Die Kanäle haben wir auch nochmal irgendwie aufgeführt. Also wie gesagt, am besten ist es, ihr packt uns in den Podcatcher irgendwie und dann verpasst ihr auch keinen. Eurer Wahl, genau. Und dann hört uns einfach gerne im Zug, im unterwegs, auf Klo, wo auch immer, beim Schlafen, Einschlafen, wo auch immer ihr uns hier Tag und Nacht könnt ihr uns anhören. Also von daher, ja, und ich würde sagen, schönen Tag noch. Schönen Abend. Oder schönen Abend, gute Nacht. Guten Morgen. Morgen, wie auch immer, wann ihr uns hört. Und wir hören uns in der nächsten Folge dann noch. Bis zum nächsten Mal, genau. Genau. Tschüss.